weil ich vieles weiß, was geschrieben und gesagt und damit auch nicht getan wird, weil man sagt, oh oh, viele Prophezeiungen sind doch nicht in Erfüllung gekommen. Und das, was das Kriterium eines Propheten auch ausmacht, ist doch gerade das. Das, was er spricht, sich erfüllt. Und die Schrift sagt aber etwas anderes. Und ich versuche mich nicht an dem Thema heute Morgen bei euch, sondern ich habe das in vielen Gemeinden in den letzten 10 Jahren gehalten. Alle haben zu mir gesagt, Armando, falsche Propheten, falsche Prophetien ist unheimlich. Ist wichtig, dass du das Thema hältst. Es hat vielen in große Freiheit geführt und Verständnis der Schrift. Nicht das, was wir uns so vorstellen, wie es denn auszusehen hat, sondern was sagt die Schrift dazu. Und ich möchte ganz kurz, bevor ich dann auch wirklich ins Neue Testament gehe, kein anderes Thema wie zur Prophetie gibt so viel her im Neuen Testament mit falschen Propheten. Man soll sich nicht wundern. Man soll das ja eher ansiedeln im Alten Testament. Aber zu dem Thema falsche Propheten, so viel in dem Neuen Testament steht da drin, dass ich mir gesagt habe, da hat der Gemeinde bald mehr zu sagen, als wir das mit dem Alten Testament verbinden. Aber ich will kurz noch mal etwas zusammenfassen aus 5. Mose 18, Vers 20, die eigentlich als einzige genannte Bibelstelle, wo andere dann kommen und sagen, ey, schaut her, hier steht die Schrift und dann muss ich das doch so erfüllen. Da heißt es ja 5. Mose 18, Vers 20, wenn aber ein Prophet in meinem Namen etwas sagt, was ich ihm nicht aufgetragen habe, oder wenn er im Namen anderer Götter spricht, muss er sterben. Nun fragt ihr vielleicht, wie können wir denn beurteilen, was der Herr gesagt hat und was nicht? Wenn ein Prophet im Namen des Herrn etwas sagt und seine Voraussage trifft nicht ein, dann hat der Herr nicht durch ihn geredet. Er hat in irgendeinem Auftrag gesprochen. Einen solchen Propheten braucht ihr nicht ernst zu nehmen. Damit müsste ja schon alles ausgesagt sein. Da könnte man zuklappen und sagen, die Bibel und überhaupt kürzeste Thema, was man halben Halt halten kann zum falschen Propheten, ist doch diese Bibelstelle. Aber wie so oft, wenn man nicht in die Tiefe der Schrift hineingeht und nicht in die Vielfalt der Schrift, aber das kann man nur, wenn man eine Berufung hat, ja? Ich sage immer, ein Prophet hat eine prophetische Salbung, der liest er sie, Schrift auch prophetisch. Ein Evangelist hat eine evangelistische Salbung. Ein Rainer Bonke ist Evangelist, der liest die Bibel immer evangelistisch, ja? Der versteht immer am Ende, geht raus auf die Straße, die Leute müssen sich bekehren. Und so sieht der Prophet immer die prophetische Schrift und dessen. Und jetzt zeige ich das aber im 5. Mose 13, Vers 2. Ihr müsst damit rechnen, dass in eurer Mitte falsche Propheten auftreten werden oder Leute, die sich auf Träume berufen. Die werden euch auffordern, was ist das erste Kriterium eines falschen Propheten? Jetzt geht das nämlich schon los. Fremde Götter zu verehren und ihnen zu dienen. Und jetzt kommt der entscheidende Satz in diesem Zusammenhang. Das ist ja noch, kann man ja noch sagen, okay, wenn einer nicht eintrifft, was er sagt, kann er immer noch zu anderen Göttern hinrufen. Das ist ja nicht so das Problem. Die Schrift sagt ja, wenn er es erfüllt. Aber jetzt kommt Folgendes. Sie werden sich dadurch auszuweisen suchen, dass sie ein außerordentliches Ereignis ankündigen, das auch dann wirklich eintrifft. Hört trotzdem nicht auf sie. Der Herr, euer Gott, will euch nur auf die Probe stellen. Er möchte wissen, ob ihr ihm mit ganzem Herzen und mit allen Kräften dient. Die Schrift sagt, selbst da, wo eine Voraussage seine Erfüllung hat, hört nicht hin, wenn die erste Voraussetzung, wir kommen gleich noch zu mehreren, ist, sie werden euch zu falschen Göttern auffordern, anzubeten. Das heißt, dass die erfüllende Prophetie oder die Voraussage, die sich dann erfüllt, ist nicht das Kriterium für einen falschen oder richtigen Propheten. Das ist nicht der Kern. Und jetzt heißt es in Matthäus 7, sagt Jesus, hütet euch vor den falschen Propheten. Sie sehen zwar aus wie Schafe, die zur Herde gehören. Also sie erwecken den Eindruck, sie gehören der Gemeinde. Jesus spricht jetzt nicht die Welt draußen an. Das muss er ja nicht. Das bringt die Bibelstelle nicht her. Sondern er sagt, ihr, die ihr meine Kinder seid, achtet darauf, dass innerhalb eures Zusammenseins oder euren Kindern Leute da sein werden, die zwar so aussehen, wir kommen da nochmal hin, wir aufachten müssen auf das, was die Schrift uns, wie ich finde, mahnend auch deutlich macht, wie nicht zu voreilig Menschen auch in den Vordergrund zu schieben. So heißt es, sie sehen zwar aus wie Schafe, die zur Herde gehören. Also ist das möglich? Da kommen noch ein paar Bibelstellen mehr im Neuen Testament. Du kannst äußerlich dazugehören, aber innerlich nicht dabei sein. Das ist also möglich. Du erweckst den Schein, du gehörst zum Volke Gottes. Und dann heißt es, in Wirklichkeit sind sie Wölfe, die auf Raub aus sind. Und jetzt sagt Jesus nicht, denn wenn sie aber tun und sprechen und es erfüllt sich, dann glaubt ihnen. Sondern er sagt ganz was anderes. Er sagt nichts von der Erfüllung. Er sagt in Vers 16, an ihren Taten sind sie zu erkennen. Von Dornen lassen sich keine Weintrauben pflücken und von Disteln keine Feigen. Ein gesunder Baum trägt gute Früchte und ein kranker Baum schlechte. Unmöglich kann ein gesunder Baum schlechte Früchte tragen und ein kranker gute. Jeder Baum, der keine guten Früchte trägt, wird umgehauen und verbrannt werden. An ihren Taten also können die falschen Propheten erkennen. Nicht an ihrer Voraussage. Interessant. Jetzt sagst du dir, was sind denn die Früchte? Ist das denn die Erfüllung? Ist das nicht eine Frucht? Ist das? Aber die Schrift sagt ja in Galater 5, Vers 22, was die Früchte des Heiligen Geistes sind. Und jeder Dienstgabenträger und Trägerin in ihrer Dienstgabe muss die Früchte des Heiligen Geistes in dir, ich sag's mal, hervorbringen. Oder dort in dem Bereich, wo du sie besonders nötig hast. Ich bleibe dabei, wenn der Heilige Geist prophetisch wird, dann wird etwas von, was ich euch jetzt aus Galater 5, Vers 22 zitiere, in deinem Herzen zum Leben kommen. Immer so, wie du das gerade brauchst. Und da heißt es nämlich, der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Guten wachsen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte und Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Das heißt, immer wenn eine prophetische Rede kommt, werden die Früchte des Heiligen Geistes in dir erweckt und hervorgerufen und getan und gemacht. Aber die Schrift sagt, die Taten, sagt Jesus, sind entscheidend, aber nicht seine Voraussage. Und jetzt sagt Jesus noch etwas Entscheidendes. Und ich sage, bleib dabei, weil er sagt, ich warne euch vor falschen Propheten. Ich sage das immer so, der Kern nicht, weil andere kommen und sagen, Vorsicht mit Propheten und das ist ein Zeichen der Endzeit. Und die Schrift sagt, Jesus sagt nicht, ich warne euch vor Propheten. Er sagt, ich warne euch vor falschen Propheten. Warum liegt die, kannst du über bessere Bibelübersetzung nehmen, wie viele du willst. Das heißt immer, ich warne euch vor falschen Propheten, niemals vor Propheten. Wenn das so gefährlich wäre oder als Zeichen der Endzeit, Propheten sozusagen die Menschen in die Irre führen und auch noch, wie es gleich heißt, sogar die Auserwählten verführen könnten, ja, dann hätte Jesus gesagt, am Ende der Endzeit warne ich euch vor Propheten. Aber er sagt, ich warne euch nur vor falschen Propheten. Das heißt, es muss ja auch was Richtiges geben. Wenn Jesus sagt ausdrücklich, es gibt offensichtlich was Gutes und Richtiges, aber das Falsche wird auch dabei sein, dann warnt er nur vor dem Falschen, aber er warnt nicht vor Propheten. Also müssen wir immer offen sein für die Propheten des Herrn. Das ist der Unterschied. Viele kommen und sagen, Endzeitzeichen, Propheten. Ja, und das heißt jetzt aber Folgendes, sagt Jesus Matthäus 24, ab Vers 10. Wenn es soweit ist, werden viele vom Glauben abfallen und sich gegenseitig verraten und einander hassen. Und jetzt kommt Vers 11. Zahlreiche falsche Propheten werden auftreten und viele von euch Irre führen. Vers 24. Denn es werden so manche mit dem Anspruch auftreten, der versprochene Retter oder ein Prophet zu sein. Und jetzt sagt Jesus auch, woran sie sich beweisen, dass sie diese falschen Propheten sind. Und da heißt es nämlich, sie werden sich durch große und aufsehenerregende Wunder ausweisen und würden damit sogar die von Gott auserwählten Ehre führen, wenn dies möglich wäre. Jesus sagt, sie tun etwas und kündigen etwas an und es kommt in die Realität. Und dennoch sagt er, sie werden verführen. Also kannst du das Ergebnis einer Aussage dessen als Erfüllung nicht sehen, dass du einen falschen oder richtigen Propheten gekommen bist. Und jetzt heißt, geht das weiter. Jetzt gebe ich mit euch hinein in immer noch in der Apostelgeschichte 8. Da haben wir so etwas von dem, was die Schrift meint, mit falschen Propheten und ihren Auftreten und ihres Wesens entsprechend. Da heißt es in Apostelgeschichte 8, ab Vers 9. Es war aber ein Mann mit Namen Simon, der zuvor in der Stadt Zauberei trieb und das Volk von Samarien in seinen Bann zog, weil er vorgab, er wäre etwas Großes. Das heißt, dieser Zauberer war ein Mann voller Autorität. Der machte nicht nur Sprüche. Glaubt mir ja nicht, dass die Leute heute intelligenter sind oder nicht so, die damals wussten nicht besser, die haben jedem Geld ins Rachen geworfen. Nein, nein, die Menschen der damaligen Zeit unterscheiden sich nicht von heute. Das heißt, sie glauben auch nicht jemanden, der etwas vorgibt zu sein und nichts kommt dabei raus. Da geben sie weder ein Geld hin, noch lassen sich die Zeit dafür rauben. Im Gegenteil, sie gehen noch nur dorthin, wo sie offensichtlich etwas bekommen, von dem sie sagen, da ist was dann, was hier behauptet wird. Und dieser Mann war eine Autorität. Dann heißt es weiter, und alle hingen an ihn, klein und groß, und sprachen, dies ist die Kraft Gottes, die der Große genannt wird. Sie hingen aber an ihm, weil er sich lange Zeit mit seiner Zauberei in seinen Bann gezogen hatte. Der hatte offensichtlich Autorität, weil er etwas sagte und tat, wo die Leute sagten, ey, das ist ja in Ordnung. Mensch, wie kann denn das sein? Der sagt das und da kommt was zustande. Und jetzt beginnt, was ich immer sage, was wir brauchen als Gemeinde Jesu. Wenn der Geist des Herrn kommt, auch im Gabe der Prophetie, dann kommt es zu einer Konfrontation mit dem Geist der Finsternis. Ich bleibe dabei. weil dann die Tiefe dessen offenbar wird, was eigentlich vorhanden ist. Denn es heißt weiter, Vers 12, als sie aber den Predigten des Philippus von dem Reich Gottes und von dem Namen Jesu Christi glaubten, ließen sich taufen Männer und Frauen. Und jetzt kommt Vers 13. Da sage ich an dieser Stelle immer, ich sage das nicht nur, ich sage das überall, ich meine es auch so. Manchmal kommen Menschen aus einer, wie soll ich mal sagen, sehr schlimmen Lebensbiografie heraus und werden gläubig. Ich sage immer, umso doller du das getrieben hast, umso schneller wirst du hochkatapultiert. Die Schrift warnt uns davor. Ich warne Werland Aufland ab und sage, Leute, wenn jemand aus der Tiefe der Sünde kommt, können wir Gott dankbar sein. Ja? Aber gleich zu sagen, guck mal, das war der schwerste Rocker der Stadt und jetzt ist er der größte Christ. Wart doch erstmal ab, wie der sich entwickelt. Schrift sagt, man soll nicht voreilig jemanden die Hände auflegen und einsetzen, weil jemand wachsen und glauben muss. Und wisst ihr, was dieser Mann war? Das war ein Magier, ein bekannter, stadtbekannter Zauberer. Und der kommt was zum Glauben. Da sage ich immer, gewisse Vereinigungen in diesem Lande, und nicht nur hier, sondern weltweit, die würden ihn sofort auf Konferenzen und unser Sprecher, der würde Mühe haben, überhaupt noch einen freien Tag zu erwischen im Jahr. Toller Zeugnis hat der Mann. Stell dir vor, ein Magier, ein Zauberer bekehrt sich. Und was steht hier? Vers 13, da wurde auch Simon gläubig und ließ sich taufen und hielt sich zu Philippus. Ja, da kann man doch nicht dran rütteln. Ich habe Menschen auch in meiner eigenen Heimatgemeinde auf der Kanzel gehört. Die kamen und die haben ein Zeugnis hingelegt. Also, ich habe gesagt, ich sagte so für mich im Nachhinein, da hätte Jesus noch staunen müssen. Was die alles erlebt, toll. Aber mein Geist in mir, der Geist der Prophetie, ließ etwas in meinem Magen, sage ich jetzt mal. Meinen Bauch rumoren. Und ich sagte zu meiner Frau, da stimmt was nicht. Das hörte sich toll an. Und 90% der Gemeinde klatschte. Ein Zeugnis! Keine drei Sonntage, nie wieder gesehen und nie wieder gehört. Du kannst äußerlich den Eindruck haben, Mann, das ist aber wirklich eine Bekehrung. Stellt euch mal vor. Und dieser Mann erweckte äußerlich den kompletten Eindruck. Er sei der Gemeinde hinzugetan. Und jetzt kommt was Folgendes. Und als er die Zeichen und großen Taten sah, die geschahen, geriet er außer sich vor Staunen. Das kann ich glauben. Ich bleib dabei. Der Teufel, ich weiß das, hat hier und da, er ist ja nicht allwissend. Aber gewisse Dinge sind offensichtlich in der geistlichen Welt möglich, dass Dämonen Einblicke bekommen oder Dinge einfach aus der Vergangenheit und aus der Struktur der Persönlichkeit, wenn sie dann auf die loslegen, aber nicht bei allen, aber bei einigen doch durchaus etwas haben können, wo du sagst, ey, das kann doch eigentlich gar keiner gewusst haben. Das ist durchaus möglich. Aber wenn der Geist des Herrn kommt, prophetisch, dann setzt das die Leute wirklich in Staunen. Wenn ein Magier wie dieser Mann, der nur einiges erlebt haben muss, ja, sonst hätte die Stadt nicht so von ihm geredet, dass dem das in Staunen versetzte, da musste aber wirklich was Kraftvolles gewesen sein. Und dieser Mann war doch bekehrt, getauft. Da war die Wassertaufe, der hat doch alle Voraussetzungen erfüllt. Und jetzt sieht er etwas von der Macht und Offenbarung Gottes. Und da gibt es eine Reaktion, und das ist ja eine Reaktion des Herzens. Und da sprach er, gebt auch mir die Macht, damit jeder, den ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfange. Der hatte noch nichts verstanden. Er war durch alles durchgelaufen. Die äußeren Prozeduren nenne ich das mal. Aber im Innern war er nie ein inneres Ja gefunden. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht Männer und Frauen, wer auch immer sie herkommen und was auch immer für eine Lebensbiografie sie hatte, bevor sie gläubig wurde, nicht vorschnell hervorheben und sagen, guck mal da, wisst ihr, was ich habe? Respekt. Respekt, nicht nur Respekt, sondern Anerkennung und Achtung vor denen, die von Kindesbeinen an im Glauben geblieben sind und nicht irgendein, wie immer so arges, schlimmes Leben vorweisen können, die von Kindesbeinen an ihre Treue zu Jesus gehalten haben und widerstanden haben, wo sie hätten vielleicht auch durch Versuchungen, durch andere Umstände sich vom Herrn entfernen können. Vor denen habe ich mehr Achtung und Respekt als jemand, der aus der tiefsten Sünde kommt. Das ist nicht zu verachten, aber ich habe vor denen, die geschafft haben, von dem ersten Moment des Glaubens, ich meine es ganz bewusst, so von frühester Kindheit an, Glauben festgehalten zu haben und nicht so eine schlimme Biografie als Zeugnis zu haben, aber eins sagen können, ich bin bei Jesus treu geblieben. Vor denen habe ich mehr Respekt und Anerkennung, muss ich sagen. Und jetzt kommt aber die Reaktion von Petrus. Und ich finde das so gut. Ich habe doch noch nie jemanden predigen hören. Aber ich bin immer so einer, ich lese immer die Bibel. Manche sagen, Amanda, so habe ich das noch nie gehört. Ja, sage ich, ich bin immer neben der Spur, ich kann da nichts für. Ich lese immer ein bisschen anders. Vers 20. Was tat Petrus jetzt? Jetzt kommt dieser Magier, Zauberer, ist doch ein gewaltiges Zeugnis. Mensch, wie kann man das Evangelium noch näher dem Menschen bringen, als zu sagen, der Böseste vom Bösen gelöst. Das muss doch Power bringen, ja? Petrus, da musst du doch Interesse dran haben. Und er sagt dann Vers 20, Petrus aber sprach zu ihm, dass du verdammt werdest mitsamt deinem Geld, weil du meinst, Gottes Gabe werde durch Geld erlangt. Und jetzt sagt er Vers 21, und er sagt das nicht, weil die Äußerungen dass Simon dafür sprach, sondern er sah es im prophetischen Geist, davon bin ich überzeugt. Da sagt er, du hast weder Anteil noch Anrecht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht rechtschaffen vor Gott. Interessant, wie hat er das gewusst? Das war die prophetische Offenbarung. Du stehst Persönlichkeiten gegenüber. Und äußerlich, ich habe Menschen getroffen. Ich habe, glaube ich, das auch schon mal hier erwähnt, aus der christlichen Wissenschaft. Und ich wusste nicht, was es damals um den Glauben, was es für eine Glaubensreligion ist und auch was für Inhalt sie lehrt. Und die saßen mir gegenüber, ja. Und dann fingen sie an mit Jesus, habe ich und so. Und das war alles in Ordnung, soweit sie das sagten. Und als wir beim Teufel kamen, da legten sie ihn ab. Sie lehnen ihn ja ab, ja. Das ist nur eine Fantasievorstellung, gibt's nicht und so. Und während sie noch mit mir sprachen, und die ersten Sätze musste ich bejahen, die waren theologisch in Ordnung. Wenn einer sagt, das ist so, ich kann es doch nicht sagen, du meinst das anders. Aber ich spürte, denn es ist wieder mein Bauchgefühl. Und da sagte ich zu den beiden, wenn wir noch immer so auf dem Weg waren, ja. Da sage ich, wissen Sie was, irgendwas trennt uns fundamental im Geist. Ich spüre das. Da guckten sie mir an, also ich gesagt, wunder was. Und da spürte ich, sie sagten das Richtige. Aber wie sich dann im Laufe des Gesprächs herausstellte, völlig falsch. Aber im Augenblick hörte sich das richtig an. Also es ist durchaus möglich, dass Menschen auftreten und es hört sich alles in Ordnung an und alles richtig an und dennoch sind sie falsch. Deswegen brauchst du die Inspiration des Heiligen Geistes. Ich sage immer nicht 50 Jahre theologisches Wissen. Es gibt ja Leute, die können die Bibel, du sagst so eine Bibelstelle, das reden sie dir aus dem FF runter, möchtest vielleicht noch 15 Übersetzungen und Hebräisch, Griechisch hinterher. Das sagt, das bewahrt dich nicht vor Verführung. Sondern Inspiration im Heiligen Geist. Du kommst mit Menschen zusammen. Du hörst Menschen auch ihr Zeugnis. Ich weiß, wovon ich rede. Zeugnis auf der Kanzel gehört. Oh, der hat mich hierher geführt. Also, blümiger kannst du mal nicht erzählen. Und ich sage, irgendwas stimmt da nicht. Ich konnte nicht sagen, konkret, das und das ist er. Aber ich spüre, das ist nicht in Ordnung. Und wie sich dann später rausstellt, war es auch so. Und deswegen vertraue ich voll den Heiligen Geist. Und er sagt, Petrus sagt jetzt Folgendes. Darum tu Buße von dieser deiner Bosheit und fliehe zum Herrn, ob dir das Trachten deines Herzens vergeben werden könnte. Denn ich sehe, du bist voller bitterer Galle und verstrickst in Ungerechtigkeit. Da antwortete Simon zu ihm, bittet ihr den Herrn für mich, dass ich nicht von dem über mich komme, was ich gesagt habe. Wisst ihr, was das eigentlich ist? Das ist doch eigentlich lieblos und hart, ja? Dieser Mensch, der ist doch gerade erst bekehrt, der kann doch nur viel vom Eimer eins des Glaubens nicht viel wissen. Den muss man noch mal ein bisschen so an die Seite nehmen. So ein bisschen pflegen und dann muss man noch mal die Bibel mit ihm durchgehen. Dann macht er eben den Alpha-Kurs das dritte Mal. Irgendwann. Er sagt, es gibt Konsequenzen. Ich glaube daran. Manchmal musst du im Geist Konsequenzen ziehen und sagen, so geht es nicht. Da wird nichts mehr zu verändern sein. Da musst du durchgreifen, musst du sagen, nicht erstmal ein bisschen, ach, das wird noch der, nein. Er sagt gleich, du hast nicht Anteil am Reiche Gottes. Manches ist so verhumanistisch, so schön. Da wird nicht die Linie gezogen und sagt, ey, du bist nicht dabei. Äußerlich erfüllst du die Kriterien, aber innerlich hast du nie ein Ja für Jesus gefunden. Das muss man sagen den Leuten. Und jetzt geht es weiter. Mit Apostelgeschichte 13. So wurden ab Vers 4, so wurden Barnabas und Saulus vom Heiligen Geist ausgesandt und auf den Weg geschickt. Sie gingen hinab nach Seleukia und reisten von dort mit dem Schiff zur Insel Zypern. Als sie in die Stadt Salamis kamen, ja, verkündigen sie die Botschaft Gottes in den jüdischen Synagogen. Als Helfer hatten sie noch Johannes Markus bei sich. Dann durchzogen sie die ganze Insel und kamen nach Papos. Dort trafen sie einen Juden, und jetzt haben wir ihn, hört zu, namens Bar-Jesus, der war ein Magier und falscher Prophet. Du wirst auch gleich raushören, was dieser falsche Prophet macht. Nicht seine Erfüllung. Ich bleibe dabei. Allein jemand nur nachzuwerten, ob die Aussagen sich erfüllen haben, ist nicht das Kriterium. Es ist es nicht. Und da heißt es Vers 7. Er gehörte zum Gefolge des römischen Statthalters der Insel Sergius Paulus, einen gebildeten Mann. Der Statthalter hatte Barnabas und Saulus rufen lassen und wollte die Botschaft Gottes hören. Der war in Umgebung dieses gebildeten Mannes, dieser Bar-Jesus, dieser falsche Prophet. Das glaubt auch wohl nicht, nur weil er irgendwelche Sprüche von sich gegeben hat, wo keiner sagte, was hat er letztendlich da sagen wollen, da ist da nichts passiert. Sondern dieser Mann hatte Autorität. Dieser Mann als Magier und falscher Prophet hat Dinge gesagt und sie kamen. Sonst hätte er sich auch in diesem Kreise nicht aufhalten können. Und jetzt kommt aber Vers 8. Deswegen glaube ich an dieser Herausforderung, die wir die prophetische Rede brauchen. Wenn wir das Echte nicht haben, werden wir das Falsche nicht entlarven. Ich sage das in den Gemeinden, Land auf, Land ab. Ich weiß, dass manche das in der Bewegung nicht hören wollen, aber das müssen sie auch nicht annehmen. Aber ich sage, wie ich es meine. Wenn wir nicht die wirkliche prophetische Qualität Gottes haben, dann wird das Falsche nicht entlarvt werden. Das bleibt dabei. Und da heißt Vers 8, aber als Elimas, wie Bar-Jesus sich auch nannte, das bedeutet Magier, was tat dieser falsche Prophet? Trat ihnen entgegen. Und was tut der falsche Prophet damit auch? Und suchte mit allen Mitteln zu verhindern, dass der Statthalter der Botschaft glaubte. Der falsche Prophet wird sich immer gegen die Wahrheit des Wortes Gottes stellen. Ein falscher Prophet wird alles dran setzen, entweder einen falschen Göttern, was auch er immer darunter versteht, nachfolgen zu wollen oder auf seine Person zu fixieren. Ich bleibe dabei, wenn Gott wirklich gegenwärtig ist, prophetisch, und dich berührt, dann magst du den Namen derer oder der Person, die dir gedient hat, vergessen haben. Aber du wirst sagen, ich bin meinem Herrn näher gekommen. Ich bin tiefer. Von mir aus bin ich wieder ernster an das Wort Gottes herangegangen. Ich habe mehr Hunger nach Jesus bekommen, was auch immer. Das ist Ziel eines Propheten. Ein Prophet wird immer sagen, das Augenmerk wird auf Jesus gerichtet. Ziel eines Propheten muss immer sein, dich herausfordern, in einen noch engeren, von mir aus, wo es auch angepasst ist, tiefere Beziehung zu Jesus zu kommen. Aber nicht auf eine Person und schon gar nicht weg vom Wort. Und dieser falsche Prophet machte Folgendes. Er widerstand oder stellte sich gegen die Botschaft. Falsche Propheten werden immer die Wahrheit des Wortes Gottes leugnen und gegen ankämpfen. Und gegen die Verkündiger. Auch obendrein. Saulus, mit seinem römischen Namen heißt er übrigens Paulus, sah den Magier scharf an, erfüllt vom Heiligen Geist. Das war ein prophetischer Heiliger Geist, der in ihm wirkte. Und dann heißt es weiter, und er sagte zu ihm, was ist der falsche Prophet? Du Sohn des Teufels. Du bist voller List und Tücke und kämpfst gegen alles Gute. Ein falscher Prophet wird immer das verhindern wollen, was die Absichten in Gottes, in deinem, im guten Sinne für dich sind. Er kämpft gegen das Gute, er kämpft gegen die Botschaft. Und dann heißt es, willst du nicht endlich aufhören, die klaren Absichten Gottes zu durchkreuzen? Ein falscher Prophet, wenn er dann so Einfluss nehmen könnte, aber die Schrift hat auch eine Antwort darauf, ja? Dann wird er immer dich wegziehen von Gott wollen. Er wird die Absichten Gottes, auch die Pläne Gottes für dein Leben zu durchkreuzen und zu zerstören versuchen und gegen die Botschaft sich sowieso richten. Und jetzt kommt Vers 11. Es gibt immer eine Reaktion Gottes. Aber das hier, was wir hier hören, ist eine prophetische Konfrontation. Davon bin ich absolut überzeugt. Das war nicht ein theologisches, ach, denk mal drüber nach, das ist falsch und so, sondern der Geist der Prophetie in Saulus, Paulus, kam zum Tragen. Und er sagt Folgendes, der Herr wird dich dafür bestrafen. Du sollst blind sein und für einige Zeit das Sonnenlicht nicht mehr sehen. Im selben Augenblick fand sich der Magier in der tiefsten Dunkelheit getaucht. Er tappte umher und suchte einen, der ihn an der Hand führte. Wisst ihr, was ich glaube? Das war nicht nur eine physische Blindheit, sondern auch seine negative Gabe, sage ich jetzt mal, seine falsche Gabe, die wurde außer Kraft gesetzt. Und er konnte sie nicht mehr praktizieren, davon bin ich überzeugt. Nur wenn die Herrlichkeit Gottes in der Prophetie auf die Gemeinde Jesu sich lagert, die wahren Propheten kommen, dann wird der Feind entlarvt und dann wird er lahmgelegt und dann wird er zerstört. Vorher geht nichts. Alles andere ist Show. Alles andere ist, kannst du aus dem Verstand produzieren und theologisieren und machen. Nur der Heilige Geist in der prophetischen Offenbarung bricht die Dominion des Feindes, davon bin ich überzeugt. Und das war nicht nur eine physische Blindheit, sondern er wurde auch in seiner Gabe blind gemacht, davon bin ich überzeugt. Aber erst wann? Wann? Als die wahren Propheten des Herrn auftauchten. Als das Evangelium verkündigt wurde. Als die Botschaft kam. Als der prophetische Geist in der Konfrontation mit dem falschen Geist kam. Da erst wurde er. Vorher konnte er machen, was er wollte. Passierte nichts. Im Gegenteil, die Leute haben gesagt, das ist ja toll und klasse und ein guter, netter Mann und gibt man einen hilfreichen Rat und da passiert auch ein Gutes. Aber als der Geist der Prophetie des Herrn kam, da entstand die Konfrontation. Deswegen sage ich zur Gemeinde, du musst wissen, hast du Prophetie, hast du Konfrontation. Aber da werden die Dinge wirklich offenbar und da wird sich auch mal zeigen, was wirklich vorhanden ist. Und jetzt kommt Apostelgeschichte 16. Eins, wie ich finde, was das für Zeichnis. Er erinnert mich fast oder lässt uns fast erinnern an Simon, der ja auch sozusagen der Gemeinde zugetan wurde und bla bla. Und jetzt haben wir eine Frau, pass mal auf. Da müsste man noch einfach gleich, ich komme aber gleich zu den Gedanken, sagen, das ist doch, was ist denn da falsch dran? Apostelgeschichte 16 ab Vers 16. Auf dem Weg zur Gebetsstätte der Juden trafen wir eines Tages eine Sklavin, aus der redete ein Geist, der die Zukunft wusste. Mit ihren Prophezeiungen brachte sie ihren Besitzern viel Geld ein. Das heißt, die Leute haben nichts bezahlt für nichts. Weder heute noch damals, sondern da muss was geschehen sein. Die hat was gesagt und das kam zustande. Aber 5. Mose 18 sagt uns doch, hat ein Prophet gesprochen oder Prophetin, kann sie alles einsetzen, dann glaubt ihm. Und diese Frau verdiente richtig Geld damit. Also kann das Kriterium der Erfüllung doch nicht das Ausschlaggebende sein. Und dann heißt es weiter, Vers 17, die Frau lief hinter Paulus und uns anderen her und rief, diese Leute sind Diener des höchsten Gottes. Sie zeigen euch den Weg zur Rettung. Da kann man doch nichts gegen haben, oder? Ist zwar noch nicht ganz dabei, noch nicht alles begriffen, man weiß um deren Vergangenheit, aber immerhin, so was sie sagt, ist doch in Ordnung, ja? Da kann man doch nicht gegen anstehen, da kann man doch nicht plötzlich kommen und sagen, halt den Mund, lass das sein. Wenn so eine, gut, die Frau muss sich noch ein bisschen bekehren, die muss noch ein bisschen Prozesse durchlaufen. Aber sie sagt doch schon mal, hinhören sollt ihr. Da müssten doch die Apostel Freude haben. Sagen, Mensch, nicht mehr lange, dann ist die ganz bei uns. Manche gucken in den Medien und sagen, oh, wir haben eine tolle Berichterstattung, positive Berichterstattung. Ja, ja. Zwischen Hosianna und kreuzige ihn ist manchmal nur eine Minute, ja? Versteht, was ich meine? Ich verlasse mich auf all sowas nicht. Heute können sie schreiben, oh toll und gemein, Freikirchen, klasse. Und morgen schlachtet sie, ja? Macht euch nichts vor. Vers 18, das ging viele Tage so, bis Paulus es nicht länger anhören konnte. Warum konnte er das nicht anhören? Hat die das so akustisch, so komisch gemacht und war das fürs Ohr nicht mehr zu ertragen? Er hörte das geistlich. Das war nicht das natürliche Ohr, das sich störte. Es war der Geist der Prophetie in Paulus, der sagte, biete den Einhalt. Das ist nicht für mich zu ertragen. Ich glaube daran, wenn jemand prophetisch redet, dann höre ich nicht mit, wie er vom Ohr her, was er redet, sondern im Geist gehe ich mit. Und dann spüre ich, was da gut ist, was echt ist. Das ist nicht die Formulierung, nicht der Inhalt, nicht die Satzbildung, nicht die Rhetorik, nichts. Sondern der Geist des Herrn gibt mir Gewissheit. Ey, das ist gut. Das höre ich. Und er hörte das genauso. Und wusste, ey, diese Frau sagt äußerlich für die anderen das Richtige, aber ihr Kern ist falsch. Und dann sagt er nämlich Folgendes. Er drehte sich um und sagte zu dem Geist, nicht zu der Frau. Ich befehle dir im Namen von Jesus Christus, fahre von hier aus. Im rechten Augenblick fuhr der Wahrsagergeist von hier aus. Das ist interessant, ja? Aber Paulus, du kannst doch nicht so eine Frau, Mensch, die hat doch mal und so. Er sagt, so ist es unerträglich. Aber wann? Wie bei Simon der Magier. Wann kam die Konfrontation? Als das Wahre kam. Vorher lief alles glatt. Vorher gab es keine Erkenntnis. Vorher gab es keinen Durchblick. Alle waren sich irgendwie zufrieden, ja? Vielleicht haben sie ein bisschen gefürchtet, die beiden, wenn die mal des Weges kamen. Huh, und so ein bisschen. Aber irgendwo. Aber es war alles easy. Aber in dem Augenblick, wo der Geist der Prophetie des Herrn kam, da kam es zum Kampf und Auseinandersetzung. Da wurde das Falsche entlarvt. Ich bleibe dabei. Es geht nicht anders. Es gibt keinen anderen Weg. Und jetzt heißt es im 1. Korinther 2, ab Vers 10, uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist. So weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. So, und jetzt kommt etwas, eine Antwort. Ich weiß ja um Publikationen, ich weiß um christliche Medien, ich weiß um christliche Sprecher, die kommen mit den falschen Propheten und Vorsicht und Verführbarkeit. Und ich bleibe dabei. Wer ein inneres Ja zu Jesus hat, ob es dir immer so gelingt, so zu leben, wie du es gerne ihm ähnlich sein möchtest, sei dahingestellt. Aber ein inneres Ja zu Jesus hat und an ihn festhältst und der Heilige Geist in dir ist, bist du nicht für einen falschen Propheten greifbar. Niemand, niemand. Und das heißt nämlich Folgendes, Vers 12, wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht mit Worten, wie sie menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Und jetzt haben wir auch gleich in Vers 14 die Antwort, warum Menschen, wo wir doch sagen, das kann doch nicht angehen. Wieso haben falsche Propheten Zugang oder falsche Aussagen oder irreführende Aussagen Zugang zu Menschen? Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Sind die denn alle so dumm? Nein, nein. Vers 14 gibt die Antwort. Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistig beurteilt werden. Sie haben nicht den Geist Christi und können das nicht unterscheiden und können das nicht heraushören. Aber wir, die den Heiligen Geist haben, hören es heraus. Und ich bleibe da, lerne. Nicht die Erfüllung, nicht das äußerlich Hörende ist entscheidend, sondern das, was im Geist ja oder nein in dir gesagt wird. Und dann heißt es Vers 20, Apostelgeschichte 20, ab Vers 29, denn ich weiß, wenn ich nicht mehr unter euch bin, werden gefährliche Wölfe bei euch eindringen und unter der Herde wüten. Und jetzt geht es weiter, Vers 30, aus euren eigenen Reihen werden Männer auftreten und mit ihren verkehrten Lehren die Jünger und Jüngerinnen zu verführen suchen, du sollst sie nicht mit dem Herrn, sondern ihnen folgen. Da haben wir etwas von dieser Verführung. Nicht nur bei Lehrern auch, ja. Ich habe noch nie gehört, im Laufe der Jahrzehnte meines Glaubens, Wenn es um Propheten geht, wird immer gesagt, ja, da muss man aufpassen und was ist da schon alles gesagt worden. Aber wenn es einer sagt, einer hat einen Lehrdienst, da ist mir noch keiner des Weges gelaufen und gesagt, ja, wir müssen aufpassen, auch als Zeichen der Zeit wird sein, dass falsche Lehrer und Lehrer auftreten werden und dann die Herde zu verführen. Das habe ich noch nie gehört. Wieso eigentlich nicht? Ich habe dafür eine Erklärung, das mag dir vielleicht nicht schmecken, aber ich glaube das. Wisst ihr, warum der Feind das gelungen ist? Im Bereich der Prophetie und prophetischen Reden und in Verbindung mit dem Amt des Propheten sofort Widerstand aufzubauen, auch bei denen, die sagen, wir stehen in der Schrift und wir kennen die Schrift und wir glauben der Schrift. Der Feind ist eingebrochen im Volk Gottes mit Gedanken. Ich sage nicht mit der Person, aber in den Gedanken. Dass das so viel Unsicherheit wecken kann zur Prophetie. Weißt du auch warum? Keine andere Dienstgabe, die der Heilige Geist Offenbarung gibt. Es geht so tief in das Herz eines Nächsten und bringt so viel Freiheit und so viel Hilfe und so viel Gott von Gott, was er dieser Person sagt, wie im Prophetischen, kein anderen Dienstbereich. Hast du das? Keine Lehre schafft das. Keine Seelsorge, keine Theologie geht so tief, wenn die prophetische Salbung kommt auf eine Person, dann geht Gott so tief in das Herz des Nächsten, das kann keiner schaffen. Kein anderer Bereich. Und deswegen weiß der Feind, wer da Verunsicherung schaffen kann, im Umgang mit prophetischer Gabe, prophetischer Lehre und prophetischer Rede, dann hat er ein Ziel wunderbar erreicht, dass das Volk Gottes sich zurücknimmt und gar nicht merkt, was es sich entzieht. Ich bleibe dabei, die sich für das Prophetische nicht öffnen, weil sie es nicht besser wissen und sie meinen, sie tun ihrer Gemeinde noch was Gutes. Ich warne sie immer. Ich sage, du weißt nicht, dass du wieder den Heiligen Geist streitest und du weißt nicht, was du deinem Nächsten wirklich vorenthältst. Dessen, dass du die prophetische Rede nicht zulässt. Keine andere Gabe, wenn der Heilige Geist initiiert, geht so tief in das Herz des Nächsten, wie sie Prophetie machen. Und deswegen legt der Feind so viel Wert drauf, diese Verunsicherung zu bringen. Sagen, ja, falsche Propheten und vorsichtig und, ja, aber was ist schon viel gelehrt worden? Viele Menschen brauchen eine Seelsorge nach der Seelsorge, ja? Davon wollen wir doch gar nicht reden, oder? Lest mal Familientipps, Ehetipps. Was da für christliche Bücher? Ich weiß, wovon ich rede. Ich war ja 11 Jahre am Büchertisch. Ist ja nicht so, dass ich nicht weiß, was der Markt hergibt, ja? Jeder hat seinen Tipp, ja? Und sollst du das anwenden oder deine Finanzen so anlegen? Und jeder hat einen Tipp. Und manches geht dann, Schuss immer ins Blaue. Und keiner sagt, oh, da muss ich auch. Aber wenn es um Prophetie geht, dann sagt der Feind, pass auf. Und jetzt gehen wir weiter. Vers 31. Darum gebt Acht und denkt daran, dass ich mich 3 Jahre lang bei euch Tag und Tag und Nacht oft unter Tränen um jeden und jede in der Gemeinde bemüht habe. Vers 32. Das ist die Antwort Gottes, deswegen, was ich glaube, dass das Volk Gottes mit einem inneren Ja zu Jesus nicht für falsche Propheten erreichbar ist. Nun stelle ich euch unter dem Schutz Gottes und unter die Botschaft seiner rettenden Gnade. Durch sie wird er eure Gemeinde im Glauben reifen lassen und ihr das ewige Erbe schenken. Gemein sein mit allen anderen, die er zu seinem heiligen Werk Volk gemacht hat. Unter dem Schutz Gottes stehst du, unter seiner rettenden Gnade. Und wenn du die nicht bewusst verlässt und raustrittst, dann kann kein falscher Prophet dich erreichen. Und mit falschen Propheten meine ich wirklich, die zu anderen Göttern hinführen, die von der Wahrheit der Schrift wegführen, die vielleicht auch den Zweifel sehen, ob da der Erlösungswerk von Golgatha wirklich vollkommen ist. Und diese Dinge, was auch manchmal Christen so umtreibt und sagt, bin ich denn völlig frei und so. Und diesen Zweifel sehen, sollte Gott gesagt haben, sollte das in der Schrift so stehen. Propheten des Herrn werden immer sagen, komm zurück zum Wort, komm zurück zu ihm, schau auf ihn. Das kann ein falscher Prophet nicht tun. Und jetzt geht es weiter. Und jetzt kommen wir auf Offenbarung 16. Und jetzt kommen wir wieder auf der Mosesstelle zurück. Das ist das Zeichen der Endzeit dessen, dass der Antichrist auftreten wird, der falsche Prophet und so weiter. Und da heißt es Vers Offenbarung 16 ab Vers 13. Dann sah ich, wie aus den Mäulern des Drachen, des Tieres und des falschen Propheten 3 unreine Geister hervorkamen, die aussahen wie Frösche. Das ist das eine. Aber jetzt kommt Vers 14. Es sind dämonische Geister, die Wunder tun. Sie suchen alle Könige der Erde auf, um sie zum Kampf zu sammeln für den großen Tag des Herrn, des Herrschers der ganzen Welt. Es sind dämonische Geister, die Wunder tun. Offensichtlich ist der falsche Prophet, der mit dem Antichristen in Verbindung sein wird, der wird etwas tun, uns ankündigen und das kommt. Glaubt mir, das glaubt da keiner, das folgt ihm keiner. Das heißt, ich erfüllendes Aussagen sind nicht das Kriterium, ob ein Prophet wirklich ein Prophet des Herrn ist oder ob ein falscher ist. Die Schrift sagt, der Antichrist wird sich des falschen Propheten bemächtigen oder sich mit ihm zusammentun. Und dann wird er Dinge ansagen und das kommt. Die Leute sagen, kann doch nicht, was, guck doch hier. Und die ganz schlichten Gemüter, sage ich immer ganz erlaubt, die nicht durch die ganze Schrift gehen, die kommen immer, werden mit 5 Mose 18 kommen und sagen, ja, das kann doch nichts Falsches sein. Schau doch mal hin. Und jetzt heißt es in 2. Thessalonicher 2, Abvers 9. Der Feind Gottes, das ist interessant, ja? wird bei seinem Auftreten immer noch Zukunft. Also wir haben es noch nicht, es wird noch kommen. Also ich rede jetzt nicht mit falschen Propheten der Vergangenheit, sondern wir reden auf das, was eintreten wird. Deswegen warne ich davor, immer auf das Punkt zu kommen, ich habe den Propheten des Herrn getroffen, wenn es eintrifft. Denn es heißt in 2. Thessalonicher 2, Abvers 9, der Feind Gottes wird bei seinen Auftreten vom Satan unterstützt, sodass er aufsehenerregende Wunder vollbringen und die Menschen damit blenden kann. Und jetzt kommt Vers 10. Wer ist überhaupt, und das ist das Kriterium, wer ist überhaupt verfänglich für falsche Propheten? Nicht die Gemeinde Jesu, nicht das Kind Gottes. Ich komme auch gleich auf das Kriterium, warum mit der Prophetie ausgesprochen nicht erfüllt. Das ist ja meist, ich sage es mal immer, der härteste Anticharismatiker, ja? Ich meine das auch so, ich habe ja nichts zu verlieren, ich kann ja offen reden. Ich rede mich ja nicht hier, um den Menschen zu gefallen, sondern vor der Wahrheit hier zu kommen. Selbst der härteste Anticharismatiker hat kein Problem, wenn eine prophetische Aussage zutrifft. Er kann sie nicht richtig einordnen, weil wir angeblich keine prophetische Offenbarung mehr brauchen in den Kontext der Schrift und wir haben ja die Bibel und das reicht allein und bla bla, ja? So, da hat kein Problem. Probleme und die Fragen und die Spannung entsteht, wenn das Angekündigte, ich sag mal, noch auf sich warten lässt, beziehungsweise, ja, doch nicht wurde. Das gibt die Problematik. Und dann meint man immer, dieses Kriterium aus 5. Mose 18 nennen zu dürfen. Und jetzt kommt Vers 10. Wer ist denn für die falschen Propheten und die falsche Prophetin überhaupt greifbar? Wen nehmen sie überhaupt mit auf ihren Weg? Da heißt es Vers 10. Alle, die verloren gehen. Wer da durch seine bösen Künste täuschen? Und warum ist das so? Das heißt im Umkehrschluss aber auch, wenn ich die Wahrheit angenommen habe, wenn ich Jesus angenommen habe, der die Wahrheit ist, ja, und die Schrift, der die Wahrheit ist, dann kann ich umgekehrt nicht vom falschen Propheten erfasst werden und mitgenommen werden. Denn es heißt Folgendes, sie erliegen ihnen, also den falschen Propheten und dergleichen, weil sie ihr Herz nicht der Wahrheit geöffnet haben, die sie retten könnte. Und jetzt kommt Vers 11. Deshalb liefert Gott sie dem Irrtum aus, sodass sie der Lüge Glauben schenken. Alle, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern am Bösen gefallen haben, werden so ihre Strafe finden. Es ist eine Herzenseinstellung. Ist ein Ja zu Jesus nicht gefallen, sind Menschen für den falschen Propheten, wie auch immer er sich ausdrückt, und was auch immer ankündigt, was auch immer das im Detail mit Wunder und was es auch alles faszinierend sein mag, ja, sie werden gegriffen werden. Aber die, die Jesus Christus gehören, die werden vom falschen Propheten nicht gefasst werden. Das andere ist eine prophetische Aussage, deren Erfüllung vielleicht auch in deinem persönlichen Leben sich wartet oder für eine Gemeinde und so weiter. Das ist eine ganz andere Geschichte. Und dann heißt es, Vers 13, doch für euch, Brüder und Schwestern, müssen wir Gott immer zu danken. Ihr seid von Jesus, dem Herrn, geliebt. Von allem Anfang an hat Gott euch dazu erwählt, dass ihr gerettet werdet. Und das werdet ihr, weil Gottes Geist euer Leben bestimmt und euch heilig macht und weil ihr der Wahrheit Gottes glaubt. Die Schrift sagt, ihr seid geheiligt. Ihr glaubt der Wahrheit Gottes. Damit seid ihr, zurück zu dieser ersten, zu bereits zitierten Bibelstelle, für falschen Propheten nicht erreichbar. Deswegen verstehe ich die Gemeinde Jesu weltweit nicht, ja? Ich werde nicht spezifisch auf irgendwelche Gemeinden und Bewegungen nennen. Aber ich sehe das mit großer Tragik. Falsche Propheten müssen ganz vorsichtig sein. Aber es sind auch die, die sonst jeder Lehre hinterherlaufen, weil sie glauben, wenn sie das in ihre Gemeinde anwenden, dann boomt das und brummt das, ja? Aber später, dann sind sie nicht mehr bereit, sich zu hinterfragen und sagen, habe ich da vielleicht auch meine Gemeinde in etwas hineingelehrt? Und einen Druck auf sie gelegt, da redet keiner drüber. Dann wird damit einmal ein Wisch drüber, dann gibt es wieder eine neue Welle. Ich nenne das immer Leerwellen, ja. Was ich in den 40 oder 50 Jahren meines Glaubens fast schon gehört habe, ist erschreckend, ja. Ganz toll, was müssen wir machen? Dann erreichen wir die Stadt, dann erreichen wir die Und dann ist das weg und funktioniert ja nicht. Da kommt wieder ein anderer und sagt, ja, das müsst ihr so machen. Oh ja! Und ich da habe das Kriterium in den anderen Bereichen von Verkündigung und was weiß ich und doch rein, den kannst du vergessen. Da bleibt gar nichts mehr über. Aber ich weiß, es geht um Menschen und es geht um Mangel an Erkenntnis und so weiter. Aber ihr merkt schon, ich provoziere gerne und formuliere ein bisschen spitz zu, weil ich mit großer Besorgnis und Not sehe, dass Gott in seiner prophetischen Geist, wie er wünschte, dienen zu wollen und zu können, wie das Neue Testament auch sagt, keinen Zugang zu hat, keine Offenheit, weil immer gesagt wird, oh, die falschen Propheten müssen aufpassen. Und es heißt es Judas Vers 24, Gott hat die Macht, euch vor dem Versagen zu bewahren und dahin zu bringen, wo ihr fehlerlos und voll Freude seine Herrlichkeit sehen werdet. Gott hat die Macht. Nicht du hast das Wissen. Nicht du hast das Können. Nicht du hast die Befähigung. Gott hat die Macht. Das sollen wir auch. Prüft sie, ob der Geist Gottes aus ihnen redet, denn diese Welt ist voll von falschen Propheten. Wisst ihr, was ich immer sage? Ob wir das Prophetische nun begrüßen, willkommen heißen, in gewissen Sinne auch in der Gemeinde leben lassen oder in einer Bewegung, dass wir die falschen Propheten nicht aufhalten. Sie werden trotzdem kommen. Sie werden trotzdem tun. Die Schrift sagt, es wird die Zeit kommen, wo sie offensichtlich sehr stark hervortreten und die Menschen faszinieren und mit sich nehmen, weil sie der Wahrheit des Herrn nicht glaubten und die Bibel nicht sich zuwenden und ein Ja zu Jesus haben. Also das heißt, die Falschen werden kommen. Aber hier steht nicht, glaubt, die Welt ist voll von Propheten und wir müssen vorsichtig sein. Hier heißt es wie bei Jesus, voller falscher Propheten. Das heißt, wenn es etwas Falsches gibt, muss es auch was Richtiges geben. Aber wenn ich das Richtige nicht leben lasse, dann kann ich das Falsche nicht erkennen und nicht entlarven. Das ist der Punkt. Wie willst du das Gute vom Bösen unterscheiden, wenn du nur das Böse hast? Das ist ja so das, was so die Philosophen und was diese Dinge so, was das Miteinander, Soziologie im Menschen ausmacht. Wir unterscheiden zwischen Gut und Böse oder so. Ja, aber doch nur, weil wir auch merken, es gibt Gutes im Menschen, ja, oder es gibt auch Gutes, was man tun kann. Deswegen hat man so, aber wenn du nur Böse, ich sag's jetzt mal so, drauf, gäbe es nur das Böse, wäre es das für dich, was Gutes, was ist da, kann ich nicht unterscheiden. Aber dadurch, dass wir auch wissen, gerade auch so im Strafgesetz und so weiter, dass wie man miteinander umzugehen hat und dass Mord und gewisse Dinge einfach nicht zur Gesellschaft gehören, das muss bestraft werden. Aber doch nur, weil du weißt, das ist nicht gut. Aber nur, weil du das Gute kennst, weil es heißt, den Nächsten zu dienen, zu helfen, ihn was in deinen Möglichkeiten aufzurichten und nicht zu zerstören. Aber wenn wir das Richtige nicht haben, wird das Falsche nicht entlarvt werden. Auch nicht für die, ich sage es jetzt mal, die noch nicht dem Herrn gehören sind, aber die vielleicht suchend sind, die kein Unterscheidungskriterium haben, weil sie nur das eine sehen und hören und weil das andere nicht lebt. Und dann heißt es weiter, an folgendem Merkmal könnt ihr erkennen, ob es sich um den Geist Gottes handelt. Wer bekennt, dass Jesus Christus ein Mensch von Fleisch und Blut wurde, hat den Geist Gottes. Wer das leugnet, aus dem redet nicht der Geist Gottes, sondern der Geist des Antichrist. Ihr habt gehört, dass er in der Welt kommen soll und er ist schon da. Und jetzt kommt Vers 4. Ich hätte das natürlich auch, aber ich mache es ganz bewusst immer ein bisschen breiter in diesem Thema, weil es mir so auf dem Herzen liegt. Ich könnte das natürlich auch mit den 5. Mose stellen und mit dieser Bibelstelle, die ich jetzt zitiere, sein lassen könnte, wenn wir in 10 Minuten durch. Ja? Aber ich möchte euch mal sagen, was es bedeutet, wenn man in die Weite der Schrift geht und was die Schrift uns wirklich zeigt. Da heißt es nämlich in Vers 4, aber ihr, meine Kinder, stammt von Gott und habt die falschen Propheten besiegt. Ja, das ist doch alte militärische Regel. Eine Armee, die ich besiegt habe, brauche ich nicht mehr fürchten. Außer ich werde nachlässig und lasse sie wieder stark werden. Dann werden sie mir wieder gefährlich. Aber was ich besiegt habe, brauche ich doch nicht fürchten. Wo gibt es das so? Wie kann das Volk Gottes, die ein Ja zu Jesus haben, sich vor falschen Propheten fürchten oder vor Prophetien? Wie ist das möglich? Was besiegt ist, brauche ich nicht fürchten. Denn es heißt weiter, er, der in euch wirkt, also der Heilige Geist, ist mächtiger als der, der diese Welt regiert. Das musst du wissen. Du musst wissen, in welcher Haltung du zu deinem Gott stehst. Und dann bist du ganz gelassen und sagst, ey, lass kommen und hören, was ich will. Mag noch so beeindruckend menschlich äußerlich sein. Aber der Heilige Geist in mir setzt das Stoppsignal Gottes und sagt, ja und nein. Das muss nicht mal die Äußerlichkeit, wie gut jemand überzeugend äußerlich wirken kann. Manche sind so rhetorisch, so gut, die haben ein Auftreten, das ist geleckt, ja. Das sagt nichts aus. Aber in dir sagst du, ey, da stimmt was nicht. Du kannst es vielleicht nicht sofort griffig machen, aber in dir geht ein Warnsignal auf und ein inneres Stoppschild kommt. Und jetzt geht es noch weiter. Und Vers 5 sagt eigentlich den Unterschied aus, den ich auch meine, warum wir das hören. Vers 5, sie stammen aus der Welt und reden die Sprache der Welt. Deshalb hört die Welt auf sie. Die falschen Propheten haben den Geist, den dämonischen Geist. Und der hat eine Sprache für diese Welt, die der Unerrettete annehmen kann. Und deswegen haben sie Zulauf. Aber der du Jesus Christus gehörst und den Heiligen Geist in dir hast, kommst nicht konform. Das ist das, was aus der Apostelgeschichte sehr deutlich wird, mit dem Magier, mit Simon und den anderen. Die Konfrontation kam zwischen dem Geist Gottes und zwischen dem Geist der Dämonie. Die beiden kamen in Konfrontationskurs, als sie wann? Aufeinander trafen. Nicht als der eine dort war und der andere dort. Sondern in der Begegnung kam es zur Konfrontation. Weil das Echte auf das Falsche traf. Und dann kam die Konfrontation. Vorher nicht. Und die, die da rumherum waren, die das Falsche zunächst für das Richtige hielten, ja, darf ich mal so sagen, die mussten das so nehmen, weil woran sollten sie erkennen, dass es nicht okay war? Wer soll ihnen das sagen, wenn nicht die das hatten, tun konnten? Deswegen mussten sie glauben. War nicht dumm oder was oder einfältig? Nein, sie hatten kein Kriterium, keine Entscheidung. Sie hatten nichts, von dem sie sagen konnten, ich erkenne jetzt, warum das falsch ist. Und jetzt geht es weiter. Vers 6. Aber wir stammen von Gott. Und wer Gott kennt, hört auf uns. Wer nicht von Gott stammt, hört nicht auf uns. So können wir den Geist der Wahrheit vom Geist des Irrtums unterscheiden. Du kannst nicht hinhören. Paulus sagt, es ist unerträglich. Der Wahrsagegeist in dieser Frau sagte das Richtige. Und er sagte zu ihr, fahre aus. Er hat nicht mit ihr diskutiert und sagt, sei mal still. Und wenn du so weitermachst, wir werden dich mal ein bisschen in die Mitte nehmen und dann bringen wir dir mal so ein bisschen bei. Und mit etwas Geduld und Zeit, er hat sofort gesagt, Geist, fahre aus. Warum? Weil er es im Heiligen Geist der Prophetie nicht ertragen konnte. Du kannst es nicht hören. In dir sagt der Geist des Herrn, weg damit. Aber die, die den Herrn nicht haben, das sind die, die durch falsche Propheten und Irrtümer verführt werden können, weil sie eine Sprache in sich haben, die darauf anspringt. Aber du, der den Heiligen Geist hast, wenn du ein Ja zu Jesus hast, du kannst auf diese Sprache, auf diese Gesinnung nicht anspringen. Aber es hat noch nichts mit Erfüllung zu tun. Das ist nicht das Kriterium. Offenbarung sagt es, er wird kommen, der Antichrist, mit den falschen Propheten. Und sie werden Dinge sagen und die Dinge werden kommen. Das kannst du nicht nehmen. Und jetzt heißt, möchte ich Folgendes mit abschließen. Mit einem Text als solches. Wir bekommen keine Garantiezusage auf Erfüllung, wenn wir im Glauben etwas im Angriff nehmen. Wir sind Knecht und Mägde des Herrn, nicht der Herr selber oder Gott gleich mächtig. Und wenn es auch zunächst so erscheint, als sei deine Arbeit vergeblich, brauchst du nicht zu verzagen, solange du dich im Willen Gottes weißt. Die Unterscheidung zwischen Prophetie in der Schrift, Gottes endgültige Absicht für die Erde und sein Volk und persönlicher Prophetie an Einzelpersonen oder an Gemeinden unterscheidet sich darin, dass im Gegensatz zur Prophetie der Schrift, die sich erfüllen wird, können wir bei persönlicher Prophetie nicht einfach annehmen, dass sie zustande kommen wird, nur weil wir eine solche Prophetie bekommen haben. Persönliche Prophetie wird zum Möglichen, niemals zum Unausweichlichen. Prophetie ist vergleichbar mit einer Verkündigung. Es gibt herausfordernde Predigten, die dich einfach mitnehmen, von denen du weißt, da soll ich mal ran. Das sollte ich mal tun, das sollte ich mal umsetzen. So verstehe ich das. Und du hörst das Wort der Predigt und es fordert dein Herz heraus, weil der Heilige Geist sich zur Verkündigung stellt. Nicht, wie gut der Verkündiger sich formuliert, sondern der Heilige Geist, das ist das Entscheidende. Manche stören sich an Formulierungen und rhetorische Schwäche. Nein, der Heilige Geist wirkt das Wort. Und dann wirst du herausgefordert, dem nachzukommen. Aber du kannst es auch sein lassen. Und es hat Auswirkungen so oder so auf dein Leben. Es will letztlich vielleicht nicht verloren gehen. Partout nicht, ja. Aber es lässt manche Dinge in deinem Leben einfach nicht fertig werden. Aber die Aufgabe des Pastors und Verkündigers ist jetzt nicht, seine Verkündigung nachzugehen und sagen, sag mal, was hast du damit gemacht? Hat der, wie viele Sonntage mag es auch hier sein, hat es endlich mal was bei dir ausgelöst? Das ist nicht seine Aufgabe. Seine Aufgabe ist es, aus einer Predigtvorbereitung, was auch immer, die zustande kommt, das zu geben, wo er sagt, ich habe empfunden, dass Gott das der Gemeinde sagen will. Und er hat der Einzelne die Verantwortung und die Aufgabe, das anzunehmen. Aber du kannst auch darüber befinden für den Augenblick und sagen, oh, das denke ich mal, das sollte ich mal angehen. Oder wie Jesus sagt, ne, da kommen die Raben, da kommen die Sorgen, bla bla. So ist das mit Prophetie übrigens auch, ja. Jesus spricht hier von der Verkündigung, von der Schrift, aber ich glaube, dass es auch was mit Prophetie zu tun hat. Gott redet und du spürst wirklich, er meint mich so. Und da kommen die Sorgen des Alltages und die Dinge des Lebens. Und ehe du dich versiehst, ist die Prophetie weg. Nicht, weil das nicht richtig war, der gesprochen hat. Oder der nicht richtig formuliert hat, der gesprochen hat, sondern weil du dich durch die Laufe der Zeit hast es hier wegnehmen lassen. Und so ist es auch mit der Prophetie und mit einer Wortverkündigung. Sie kann in deinem Leben Auswirkungen haben, wenn du sie annimmst und danach gehst. Aber es liegt nicht in der Verantwortung des Verkündigers. Das heißt aber nicht, dass der, wenn du das in deinem Leben die Predigt, von dem jeder sagt, oh, das wäre was, in deinem Leben nicht fruchtet, heißt nicht, dass die Verkündigung falsch war und keinen Sinn gemacht hat. Sondern du hast in deiner Art und Weise, wie du es empfunden hast, darauf reagiert. Und so verhält sich das auch mit Prophetien. Ich rede jetzt nicht von Falschprophet, ich rede jetzt von dem, wo Gott wirklich gegenwärtig ist und prophetisch redet. Dann liegt es in der Hand der Persönlichkeit oder einer Gemeinde oder Bewegung, es mit Gott zusammen in die Erfüllung zu bringen oder nicht. Das ist das. Und das hat nichts mit dem Propheten zu tun. Guck mal, der hat verkündigt oder prophezeit und es ist nicht eingetreten. Weil auf den Prozess der Verkündigung, also der prophetischen Rede bis zur Vollendung, Dinge geschehen können. Auch in einer Gemeinde, auch in einer Bewegung. Auch in der Persönlichkeit einer Person, die Gott sagt, geht nicht mehr. kommt nicht zustande. Nicht, weil Gott nicht geredet hat, sondern weil Gott sagt, die Voraussetzungen sind nicht mehr da. Ich komme immer gerne auf Mose zurück. 5. Mose heißt es zum Ende Moses, kein Prophet war so groß gefunden wie Mose. Der wird als der größte Prophet bezeichnet. Und dieser Prophet weissagte oder prophezeite doch dem Volk der Ägypter, die auszogen aus Ägypten, sie würden das verheißene Land betreten. Aber sie kamen nicht hinein. Nicht, weil Mose falsch war und sich verhört hat oder weil er irgendwie nicht aufmerksam genug war, sondern weil auf dem Weg zur Erfüllung sagt Gott, ich kann nicht mehr zu dem stehen, was ich dem Volk angekündigt hat. Denn 10-mal hat es mich auf die Probe gestellt und 10-mal nicht gehorcht und jetzt ist vorbei. Selbst Mose kam nicht in das verheißene Land, sondern er sah es nur. Weil er auf dem Weg zur Vollendung dieser Prophetie ungehorsam war, anstatt beim 2. Mal zu dem Felsen zu sprechen, schlug er lieber. Und umgekehrt, das kannte er. Da hat er schon mal Erfahrung gemacht. Erstmal schlug er, Wasser kam raus, das 2. Mal soll er sprechen. Und er sagt, kenne ich nicht, habe ich nie gemacht, ich hau noch mal drauf. Wasser kam raus, Gott ist ja gnädig. Ja? Ich sage immer, Gott ehrt uns, Gott arbeitet nicht wegen unseren Methoden, sondern trotz unserer Methoden. Manche haben das immer noch nicht kapiert. Die glauben immer, wenn sie gewisse Formen anwenden, dann handelt Gott. Nein, nein, er tut es trotz dieser Ratschläge, sage ich jetzt mal, und dieser Vorgaben. Das ist die Gnade Gottes. Deswegen müssen Leute, die Kanzeldienst machen oder wie auch immer ihre Gemeindeentwicklung haben, sich sehr vorsehen und glauben, da haben wir was gefunden, so den Weg. Vergiss es. Trotz der Methode. Sag Gott, bin ich gnädig, um das Volkes willen, wenn ich das auch noch Rücksicht nehmen würde, würde mein ganzes Volk noch verrückt werden. Reicht schon, wenn die Leiter teilweise verrückt sind, ja? Nur mal zu. Und Mose sah nicht. Warum? Mose, das war prophezeit. Aus ägyptischer Gefangenschaft gehen wir die Verheißung des Landes. Gott sagt, auf dem Weg habt ihr Entscheidung getroffen, dass ich mein Wort nicht mehr halten konnte. Aber Mose ist kein falscher Prophet. Aber nach 5. Mose 18 wäre er doch ein falscher Prophet. Ich glaube, dass Gott sich vorbehalten kann und hat, Dinge auszusprechen. Ich habe, als ich das so las, fand ich ganz, vielleicht ein ganz anderes Thema, aber da vielleicht doch im weitesten Sinne passt es mit hinein. Bei David. David kam in Ehebruch und nach dem Gesetz hätte er gesteinigt werden müssen. Und trotzdem wurde er nicht gesteinigt. Sein Sohn starb, das ist richtig. Aber er wurde nicht gesteinigt. Das ist offensichtlich möglich, dass Gott sein Wort sich in der Souveränität so verhält, dass wir sagen, er kann nicht hängen. David wurde nicht gesteinigt und er lebte unter dem Gesetz. Aber nach dem Gesetz hätte er gesteinigt werden müssen. Aber Gott sagt, ich in meiner Souveränität entscheide immer noch letztgültig und endlich, wie ich das mit dem Einzelnen will. Und deswegen müssen wir darauf achten. Wir hören hin, Prophetie wird gesprochen, die Realisierung lässt manchmal auf sich warten oder sie kommt nie zustande. Aber nicht, weil es falsch war, sondern weil die Entwicklung dorthin nicht ein Gottes Ja mehr bekommen hat. Und jetzt möchte ich, deswegen ist das so wichtig zu wissen, es ist ein Angebot, nicht mehr und nicht weniger. Es ist ein Rat, wie man geben kann in einer Partnerschaftsbeziehung, für eine Ehe, für andere Bereiche, für Erziehung. Was wir so ganzes Leben so aus miteinander, ich sag mal, verantwortlich miteinander raten geben. Du kannst da reagieren, kannst es auch sein lassen. Nicht mehr und nicht weniger. Und jetzt möchte ich das noch mit abschließen mit Folgendem. Wenn eine Voraussage nicht eintrifft, gibt es mindestens 3 Möglichkeiten. Es kann sein, dass der Herr die Voraussage gar nicht gemacht hat. Der Herr kann gesprochen haben, aber der menschliche Bote hat den Zeitpunkt für das Geschehen oder Gottes Stimme missverstanden, wie es auch in der Bibel öfter geschieht. Es kann sein, dass Gott gesprochen hat und dass der menschliche Bote nicht seine Stimme richtig verstand, aber die Reaktion von anderen das Eintreffen des Vorhergesagten verhindert. Also ihr seht, und ihr habt es gehört heute Morgen, es ist eine große Spannung für alle Beteiligten, sage ich mal, und ein großer Spannungsbogen. Und warum letztendlich, wie mit der Krankenheilung, ich vergleiche das gerne mit einer Prophetie und Krankenheilung, haben viel gemeinsam, ist das jetzt der entscheidende Glaube der betreffenden Person? Oder was bringt ihn zur Heilung? Jetzt kommen Menschen nach vorne, ich habe das hautnah erlebt, ja, nicht in meinen Versammlungen, aber bei Großmännern, Frauen Gottes, ja, die haben Flugzeuge bestiegen im Rollstuhl und wurden nicht geheilt. Und andere, die sind einfach nur gekommen, haben gesagt, keine Ahnung, ob das hier etwas Tauchbares ist, Echtes ist, ich setze mich einfach mal rein und schwupp, wurden sie geheilt. Ist das jetzt Anteil deines Glaubens oder deine Treue oder wie auch immer du das darunter verstehst, zum Herrn, zur Gemeinde, zum Nächsten, bla bla bla? Ist das die Treue, wie du oft du deinen Zehnten gibst, ja oder nein? Oder wie viel Zeugnis du ablegst? Nein, glaube ich alles nicht. Ist mir alles zu einfach. Es gibt Dinge, die geschehen, angekündigt in der Prophetie und sie kommen zustande und alles Volk kann sich freuen und die Person auch. Und dann gibt es Dinge, die werden angekündigt und sie kommen nicht zustande. Und du weißt nicht, warum. Manchmal verschließt sich das auf den Weg. Du hast gar keinen Einblick oft, Warum sind die Dinge nicht so geworden, wie angekündigt? Oder wie haben Menschen eine Prophetie mit Freude aufgenommen und haben dennoch Entscheidungen getroffen, die sie sogar anschließend nicht mehr beim Herrn haben sein lassen? Sollte man deswegen nicht prophezeien? Steht nicht in der Bibel, ja? Ich bleibe dabei. In meiner Bibel steht nicht, prophezeie nur, wenn du sicher bist, dass die Prophetien auch eintreffen. Steht da nicht, da steht prophezei. In meiner Bibel steht nicht, bete mit einem Kranken, wenn du sicher bist, dass er anschließend auch gesund ist. Steht da nicht drin, da steht bete mit Kranken. Und in meiner Bibel steht auch nicht, geh nur auf die Straße und evangelisiere, wenn du sicher bist, dass du größtenteils deiner Stadt erreichst. Da steht nicht, sondern steht, evangelisiere. Wir müssen mal zurück zum Kern der Schrift. Und warum manche Dinge so sind, ich weiß es nicht. Aber lass dich nicht beirren, weder auch in deinem persönlichen Leben noch in deinem Umfeld, was du vielleicht Zeuge geworden bist von prophetischer Worte und Reden. Vielleicht warten die Dinge, die Schrift ist auch, ich weiß, wir können nicht so lange leben, wie das brauchte, bis Jesus kam, ich weiß, über Generationen hinweg, ja. Es waren manche Dinge auch im Propheten Jesaja, die hatten noch die Erfüllung. Ich weiß, menschlich gesehen und zeitlich gesehen ist das Ableben ja immer Bestandteil unseres Lebens. Das heißt, manchmal muss da was passieren, sonst. Aber lass dich nicht irritieren. Solange du sagen kannst, ich weiß noch nicht, warum ich das noch nicht habe, was mir zugesagt wurde. Das kann viele Dinge hineinspielen. Und Gott ist der Einzige, der überblickt. Weder du noch ich. Selbst du, dich selber als Betreffender, kannst dich so weit analysieren, wie Gott das weiß. Aber es soll uns nicht darin hindern, in die Dienste und Dienstgaben herausfordernd zu treten und sie wirken zu lassen. Und das Falsche, was die falschen Propheten angeht, ist etwas ganz anderes. Wenn du, wie ich bleib dabei, wenn du aus dem Umfeld einer Persönlichkeit, die dir gedient hat, raustrittst und über dieses Jahr Zeit sagen kannst, ich weiß nicht mehr, wie das im Einzelnen noch war, aber ich habe meinem Jesus wirklich näher gekommen. Er hat mein Herz berührt. Und ich sage nach Galater 5, Freude, Friede, Ruhe. Ich sage, was auch immer du brauchtest in dem Moment, eine Ruhe über dich gekommen ist, eine Zufriedenheit, was auch immer. Da war Jesus gegenwärtig, dann hat er dir gedient. Und was die anderen Aussagen angeht, der Erfüllung, ist eine ganz andere Geschichte. Propheten des Herrn werden immer sagen, Blick auf ihn. Und wenn es dran ist, zurück zur Schrift, zurück zur Grundlage des Glaubens. Alles hängt in deinem Leben auf die Beziehung zu ihm ab und nicht zu einem Menschen und nicht zu einer Organisation und nicht zu einer Kirche. Nichts etwas. Eins und allein eine Beziehung zu Jesus ist tragfähig und entscheidend. Und jeder, der, wenn wir uns miteinander dienen, muss am Ende einer Verkündigung oder am Ende eines Dienstes aneinander, muss der Blick auf ihn gerichtet werden, auf Jesus und sagen, er ist der, der für dich da ist und ist er, der für dich trägt und ist er, der dich ans Ziel bringen wird. Er, ich weiß, wovon ich rede. Meine Biografie wäre eine andere gewesen, wenn Gott nicht eingegriffen hätte. Er hat eingegriffen, ohne dass ich eine einzige Voraussetzung gebracht habe. Nichts dergleichen, was die Schrift sagt, dass wir tun sollen, habe ich erfüllt und er kam und tat es. Deswegen habe ich einen Gott der Gnade, der Barmherzigkeit und der Liebe. Er befähigt, er ist versetzt in die Lage, aber er ist auch unser Schutz. Die Schrift sagt, die Sprache der Welt ist nicht mehr unsere Sprache. Ich meine jetzt nicht da Kneipengänge oder irgendwas und Disco-Besuche oder was ich immer du darunter verstehst. Sondern ich meine von der Sprache derer, die kommen, etwas tun und sagen, ich erlebe Übernatürliches. Aber du wirst nicht ein Ja dazu bekommen, wenn es nicht auf dem Throne Gottes ist. Dann wird ein inneres Nein in dir aufbauen. Und dann wirst du da Widerstand leisten können, der Form, dass der Geist des Herrn auf dir ist. Die Schrift sagt es sehr deutlich, der in euch ist, ist stärker als der in der Welt ist. Und wir haben die falschen Propheten besiegt. Aber wir sollen offen sein für das, was Gott persönlich, wo auch immer er sich das vorbehalten hat, dir zu dienen, für sein Wort, welcher Weise es auch zu dir kommt. Das ist unser Auftrag und wir tun alle gut daran. Dem prophetischen Wort, in 2. Petrus heißt es, das prophetische Wort ist wie ein Licht, das da leuchtet in einen dunklen Zeitpunkt, sage ich mal, einen dunklen Raum und Licht bringt. Ich glaube, dass es dunkle Zeiten geben kann. Und Fragen, nicht nur fragende Zeiten, dunkle Zeiten. Verstimmung der Seele nenne ich das mal, auch unter Christen. Und da kommt das prophetische Wort der Heilung, der Hilfe, der Orientierung, der Gnade und des Zuspruches Gottes. Dafür ist das prophetische Wort dir gegeben. Und dafür soll es dienen, dass du Licht kriegst, dass du sagst, er hat Licht in mir gemacht. Jesus hat mich innerlich Klarheit gegeben. Ich kann wieder atmen. Wie auch immer das in Einzelnen sich auswirkt. Aber ich glaube, das prophetische Wort wird dich zum Atmen Gottes bringen. Und deswegen brauchen wir das prophetische Wort. Und was die falschen Propheten angeht, sollen auch die dort hören und hingehen, die sich wünschen, verloren zu gehen. Aber wir nicht. Aber wir müssen dennoch das Wahre zulassen, um das Unechte zu entlarven. Es funktioniert nicht anders. Wer meint, seine Gemeinde durch nicht prophetische Rede zu bewahren, der schadet sich. Ich bleibe dabei. Weil ich gelernt und verstanden habe, das Wort sagt es und fordert uns heraus. Geht und tut die Gabendienste. Dann werdet ihr Leben haben. Ich möchte auch heute Morgen das tun, was ich immer tue. Menschen einfach bitten, wenn du in deiner Freiheit, wie du das empfindest, tun zu wollen, nach vorne zu kommen. Ich werde für dich beten. Und ich sage es auch hier für einige Gesichter, Persönlichkeiten, die mich noch nicht erlebt haben. Niemand, der im Prophetischen ist, kann dir ein prophetisches Wort garantieren, das wäre vermessen. Das kann er nicht. Nicht der prophetisch Dienende verfügt über den Heiligen Geist, sondern der Heilige Geist über den prophetisch Dienenden. Das ist das Gleiche wie jemand, der im Heilungsdienst steht. Der kann ja nicht sagen, jeder, der nach vorne kommt, wird gesund. Das wäre vermessen. Aber was er tut, er stellt sich mit seiner Berufung Gott zur Verfügung. Das ist unser Auftrag. Und die Resultate, wir müssen lernen, die Resultate dessen liegen nicht in der Hand dessen, der dient, sondern es ist in der Hand Gottes. Und du kannst nicht mit dem Heiligen Geist gehen, dass du sagst, hier mach mal ordentlich mal ein bisschen Dampf hier und gib mal ordentlich mal was her. Sondern es ist immer ein Gehen des Glaubens und des Vertrauens. Und du hast nur zwei Alternativen, wenn du im Gaben des Heiligen Geistes gehst. Entweder aus Angst zu versagen, lässt du es sein, oder im Vertrauen auf Gott gehst du. Mehr Alternative hast du nicht. Kannst dir aussuchen, wenn du mal was für Gott tun willst. Aber wenn wir sehen, welche Früchte aus Gabenträgerinnen und Träger und Dienste entstehen können, die Gott gegeben hat, dann sind die Früchte, wie Jack Deere es so formuliert, die Früchte sind um ein Vielfaches höher anzusetzen als ein vermeintlicher Schaden, der entstehen kann durch Prophetie. Gehen. Mehr geht nicht. Aber das will Gott für dich. Und deswegen sei ganz entspannt, was dein persönliches Leben angeht. Und so möchte ich dich einladen, wenn du willst, nach vorne zu kommen. Ich werde die Hände auflegen mit meiner Frau. Und wir werden schauen, was der Herr tut. Ich sage es auch hier, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal auch schon erwähnt habe. Gott hatte mir so aufs Herz gelegt, bei einem Aufruf das so zu verbinden, nicht damit ich günstig und billig und locker davon wegkomme. Ich glaube daran, nicht immer, ob wer vor dir steht, ist entscheidend, sondern dass du in einem offenen Herzen vor Gott dich hinstellst. Und im Augenblick, wo der Herr beginnt zu wirken, dann gelege doch einfach die Herzenshaltung ihm hin, die du hast, und dessen, was du von ihm letztendlich möchtest und erwartest. Dann wird dir das geben. Es kann äußerlich gesprochen werden, ja. Aber wenn es nicht getan wird, heißt es nicht, dass er nicht auf dein Herz reagieren wird, ja. Wir müssen manchmal lernen, dass Gott eben kein Instant-Gott ist, sondern ein Gott, der alles überblickt. Und deswegen bist du eingeladen, dir dienen zu lassen. Ich bin bereit, euch zu dienen. Ich bete auch mit Kranken heute Morgen. Das ist und bleibt mein Auftrag. Und dann werden wir schauen im Einzelnen, was der Herr tut. Du bist eingeladen, soweit du es möchtest, zu kommen. Und wir werden euch segnen und für euch beten. Und dann schließe ich ab damit. Jetzt? Ja. Jetzt. Danke, Jesus. Danke, Vater. Himmlischer Vater, Jesus, danke ich für diesen Augenblick deiner Gegenwart und deiner Herrlichkeit. Ich bitte, himmlischer Vater, im Namen Jesus, dass du deine Hand ausstreckst und in einzelnen Persönlichkeiten in einer Art und Weise dienst, Jesus, wie nur du es kennst und weißt um ihre Herzen. Ich bitte eigentlich, dass jeder Einzelne mit dem, was ihm so bewegt, Herr, und was er vor dir auch bewegt, dass du redest, Herr, dass du diesem einzelnen Menschen in einer Art und Weise dienst, nach Geist, Sinn und Leib, sie sagen können, Jesus ist mir so nah. Jesus hat mich berührt. Jesus ist mir begegnet. Herr, eine tiefe Begegnung mit dir, Jesus. Ein tiefes Neues von mir aus, eine neue Kraft empfangen, ein Zuspruch, eine Hoffnung, ein geistliches Leben, das sagt, ich werde in der Lage sein, den Herausforderungen zu bestehen. Himmlischer Vater, im Namen Jesus, lass einen Wind des Heiligen Geistes wehen, das Feuer Gottes fallen, in einer Art und Weise, wie nur du berühren kannst, wie ich Menschen formulieren können, wie Menschen es schon gar nicht hervorbringen können. Einzig und allein, Jesus, handle, vollbringe dessen, was Absicht ist, in dem Leben dieser kostbaren Menschen zu tun. Nicht für einen Augenblick, sondern darüber hinaus. Segne du diese kostbaren Seelen, Jesus, in der Kraft des Heiligen Geistes, in der Vollmacht Gottes, im Namen Jesus. Amen. Strom des Heiligen Geistes fließt, eine große Stärke komme jetzt auf deine Seele. Deine Seele ist im Lauf der Jahrzehnte sehr herausgefordert gewesen und sehr schmerzhafte Dinge liegen hinter dir und ein Teil dessen kommt immer mal wieder hoch und ich komme da jetzt gegen an im Namen Jesus und die befreiende Kraft des Heiligen Geistes setze dich vollkommen frei ein vollkommenes Losgelöstsein von vergangenen Erinnerungen. Ich breche sie im Namen Jesus. Und es wird dich mit einer großen Freiheit in deiner Seele sich lagern. Und es wird eine große Friede kommen, sagt der Herr. Dinge einfach, die nicht mehr veränderbar sind, die einfach gegangen sind über den Lauf der Jahre, auch nicht mehr sich mit zu beschäftigen, sondern dass du sagen kannst, ich nehme mich einfach den Herausforderungen an, die so mir gestellt sind, auch auf die Zukunft gesehen. Ich mache dich frei von Hypotheken und Gedanken der Vergangenheit, dass du leben kannst und dass du frohen Mutes sein kannst. Ab sofort werde ich deine Seele frei machen und eine große Freude dir bringen. Nicht, dass du dich nicht freuen könntest, aber manchmal wünschst du dir mehr Lebendigkeit der Freude und mehr Nähe Gottes und mehr diese bleibende Freude. Und ich setze sie frei jetzt in der Kraft des Heiligen Geistes. Strom der Gnade Gottes fließt. Feuer Gottes Fall in den Salbungen des Geistes, in der Absicht des Herzens, im Namen Jesus. Amen. Strom des Heiligen Geistes fließt, Feuer Gottes Fall. Und die heilende Salbung des Heiligen Geistes durchströme jetzt deinen Leib im Namen Jesus. Du warst hier und dort, wo du Möglichkeiten hattest, mein Bote, mein Zeuge. Und du hast immer in einer deiner dir so eigenen, feinen Art, hast du Menschen einfach so in Gespräche auf mich verwiesen und von mir erzählt. Der Herr sagt, du hast großen Samen ausgebreitet, sagt der Herr. Samen, der in die Ewigkeit hinein reichen wird und Frucht bringen wird, sagt der Herr. Du hast es immer bis heute verstanden, dort das Gespräch irgendwie zu führen und vor Jesus sagen zu können. Und der Herr sagt, du wirst da noch viele Möglichkeiten sehen und erkennen und haben und bekommen. Das ist dir auf den Herzen, dass so vielen Menschen wie möglich Jesus kennenlernen und zu Jesus kommen. Und du wirst weiterhin in der Kraft meines Geistes mein Bote sein. Und du wirst weiterhin mein Zeuge sein. Du hast es immer gewünscht, ein Zeuge Christi zu sein. Du wolltest nie Menschen einfach so von ihnen gehen, wenn du nicht irgendetwas von Jesus hast sagen können. Und der Herr sagt, ich werde das sogar noch verstärken und du wirst wirklich auf Herzen treffen, die in ihrer Herzenshaltung wirklich so etwas wie eine suchende Persönlichkeiten sind. Du weißt, was es heißt, zu suchen nach Wahrheit. Du weißt, was es heißt, Gott finden zu wollen, bis ich dich ergriff und bis ich dich hast finden lassen und bis du ein Ja zu mir gesagt hast. Du bist da durch verschiedene Tiefen und Ebenheiten gegangen und suchenden Weise gegangen, bis ich dich ergriffen habe. Der Herr sagt, der Herr, da hast du vieles zu geben und auch die Nächsten kannst du sehr gut verstehen, was es bedeutet, wenn jemand auf der Suche ist nach Gott und es noch nicht so greifbar machen kann. Und du weißt, was es auch heißt, wenn der Herr das Herz erreicht und wenn das Herz ergriffen wird. Und du wirst durch das, was du sagst, Herzen öffnen und sie werden ergriffen werden. Vater, ich danke für dieses Leben. Ich danke für Absicht und Treue an diesem Leben. Du bist sehr zuverlässig, sagt der Herr. Du hältst gerne deine Versprechungen und deine Zusagen ein, sagt der Herr. Du bist einer, der da sehr, sehr, sehr genau ist und gerade die Zuverlässigkeit im Wort sehr hoch schätzt, ob jemand das auch, was er sagt, auch wirklich, das, was er sagt, tun zu wollen, auch wirklich tut. Daran misst du den Nächsten. Und der Herr sagt, messe mich an dieser Latte, die du immer gegenüber den Nächsten hast, die ich heute zu dir gesprochen habe und du wirst es sehen. Vater, ich danke für Absicht über dieses Leben. Ich danke für Autorität über dieses Leben und für Vollmacht für dieses Leben. Wirke dein Werk. Und plane deine Absicht, Herr, im Detail und lass es zustande kommen in dieser realen Welt. Strom des Heiligen Geistes fließt, Feuer Gottes Pfeil in den Salbungen des Geistes, in der Vollmacht Gottes, im Namen Jesus. Amen. Und das Salbe der inneren Kraft fließe jetzt im Namen Jesus. Stärkende Kraft für deine Seele. In der Ruhe wirst du meine Ruhe bekommen und in der Ruhe wirst du auftanken bei mir, sagt der Herr. Es ist eine Zeit wieder so eingebrochen, wo du so die Ruhe ein bisschen scheust, weil sie dann zu vieles hochkommen lässt. Und ich komme jetzt dagegen an im Namen Jesus und ich breche das im Namen Jesus, gerade sich so viel ändern zu können, obwohl du es eigentlich nicht willst. Aber es sind manchmal so richtige Gedankenattacken und Angriffe, muss ich sagen, die so auch die Seele dann wiederum sehr, sehr schwächen. Und ich komme jetzt dagegen an im Namen Jesus. Herr, sende deine Gedanken der Freiheit und der Kraft und die Gedanken des Heiligen Geistes, Herr. Lass das, was da im Leben ist, auch von dir schon verstanden und gehört wurde, lebendiger sein als das, was manchmal, ich will es mal sagen, wie eine dunkle Wolke sich zeigt. Und ich durchbreche das jetzt im Namen Jesus. Vollkommene Freiheit, vollkommene Gelöstsein, allein durch Jesus Christus. Strom der Gnade Gottes fließt. Feuer Gottes fall, fürchte dich nicht vor die Zukunft. Mach dir nicht diese Gedanken der Furcht. Jetzt sind Gedanken aufgekommen, die Furcht auch gerade auf Zukünftiges lenken. Und ich komme dagegen an im Namen Jesus. Und der Herr sagt dir Folgendes: Du brauchst dich nicht zu fürchten. Du brauchst keine Angst zu haben. Das Befürchtete wird nicht eintreten. Strom der Gnade Gottes fließt. Feuer Gottes fallt in den Salbung des Geistes, in der Vollmacht Gottes, im Namen Jesus. Amen. Und die Kraft des Heiligen Geistes durchströme jetzt deinen Leib im Namen Jesus. Autorität der Vollmacht des Heiligen Geistes berühre diesen Leib. In der Kraft der heilenden Kraft des Heiligen Geistes vieles, was du hinter dir hast, auch gerade in der letzten Zeit, also in der relativ kurzen letzten Zeit, hat dich sehr große Belastung gelegt, auch seelisch, aber auch körperlich. Und ich komme jetzt dagegen an im Namen Jesus. Setze dagegen einen Geist der Gelassenheit. Ein Geist, ja, wie soll ich das sagen, der Ruhe. Wenn das so hektisch wird, wenn das so herausfordernd wird, dann wünschst du dir manchmal diese Ruhe zu haben, diese Gelassenheit. Aber das Äußere ist manchmal so prägend, so massiv. Und es war sehr massiv in der letzten Zeit. Aber ich gebe deinem Herzen jetzt Ruhe, die nicht nur für diesen Moment geschieht, sondern sie wird bleibend sein. Du wirst mit einer neuen Art von innere Einstellung gehen, mit einer neuen inneren Art von Gelassenheit, auch auf die so, ach so massiv herangetretenen Herausforderungen, so will ich das nennen, in einer Art und Weise regieren zu können, zu sagen kannst, Gott regiert. Du sollst wissen, ich regiere und ich reagiere auch jetzt. Und ich handle immer noch, wie ich in deinem Leben eigentlich, ja, man kann es sagen, auch ein Gott der Handlungen gewesen bin, über all deine Lebensphasen so hindurch, sagt der Herr, war es doch mehr ich als du, der da Gnade gegeben hat. Und diese Gnade, die du auch noch aus der Erinnerung weißt, sie wird nicht weichen, sondern sie steht jetzt auch in der jetzigen Herausforderung da und sie wird dir dienen. Ich werde dir dienen und ich werde dir beistehen und du wirst am Ende sagen, ich hätte ich gewusst, dass es so wunderbar zu Ende geht und sich eine gute Wende nimmt, da wäre ich viel gelassener gewesen. Und der Herr sagt, ich reagiere jetzt schon und gebe dir meine Gelassenheit. Herr, demonstriere deine Zuwendung, dein Wort. Und wenn du jetzt, Herr, den Leib und die Seele anrührst in einer Demonstration deines Heiligen Geistes, dass das, was du angekündigt hast, auch kommen lassen wirst. Strom des Heiligen Geistes fließt, Feuer Gottes fall, in den Salbung des Geistes, in der Vollmacht Gottes, im Namen Jesus. Amen. Strom des Heiligen Geistes fließt, Feuer Gottes fall, mit einer stärkenden Kraft durch deinem Leib jetzt im Namen Jesus. Die heilende Salbung des Heiligen Geistes durchströme dich jetzt in einer wohltuenden Weise, in einer hilfreichen Weise, in einer dir dienenden Weise, wohlgetan und aufgerichtet und gesegnet und bewegt aus der Hand Gottes allein im Namen Jesus. Strom des Heiligen Geistes fließt, Feuer Gottes fall, du brauchst sehr viel Kraft. Heute sagt der Herr, als das Wort sprach, dass er uns tragen wird, dass er uns Kraft geben wird, dass wir durch ihn das Ziel erreichen, konnte ich dich ansprechen. Es ist eine Zeit, die du wieder diesen Zuspruch Gottes brauchst. Er wird dich zum Ziel tragen. Er wird dich in die Lage versetzen, stark zu sein. Er wird es tun und dich beschützen. Ich weiß, dass du immer diesen Schutz brauchst, dieses Gefühl von Schutz und Geborgenheit und Sicherheiten. Der Herr sagt, ich werde es dir jetzt sofort in deine Seele legen. Und alles das, was du mitgebracht hast, sagt der Herr auch, zurückliegendem, ja, sag ich mal, Kummer und Sorgen und zum Teil auch eigene Anklagen, breche ich jetzt im Namen Jesus. Du bist doch mein Eigentum, sagt der Herr, auf immer. Manchmal kommt der Feind mit Zweifeln, weil es auch deine Persönlichkeit ein Stück weit so ist, sagt der Herr, du bist mein Kind für immer. Das ist die Zusage, die der Herr dir heute mitgibt. Nichts und niemand wird dich aus meiner Hand fallen lassen. Du bist mein Eigentum. Herr, komm mit deiner Kraft, komm mit deinem Zuspruch, komm mit deiner Reaktion in die Seele hinein. Strom des Heiligen Geistes fließt, Feuer Gottes fall, in den Salbung des Geistes, in der Vollmacht Gottes, im Namen Jesus. Amen. Das Salbbild der heilenden Kraft des Heiligen Geistes durchströme dich jetzt und stärke dich. Vater, tue diesem Leben wohl, die so vielen wohlgetan hat, die immer das Herz, sag ich mal, und den Blick für andere hatte. Du hast immer vielen in deinem Leben anderen nahe gestanden und auch gedient und vielen deinem Herzen nachher auch gerne anderen zu Hilfe gekommen und hast ihnen, ich sag mal, auch mit allen deinen Möglichkeiten eine Dienerin gewesen. Und jetzt wird Gott dir dienen. Vater, ich danke für dieses Leben, das Treue gehalten hat, für dieses Leben, das wirklich auch in herausfordernden Zeiten und sehr dunklen Zeiten nicht an Gott gezweifelt hat. Du hast nie Zweifel gehabt an die Herrlichkeit und an die Gnade Gottes, auch wenn es sehr manchmal sehr, sehr dunkel war. Aber dennoch hast du gehalten. Du hast Zeugnis gegeben von mir. Und ich will dir heute sagen, sagt der Herr, viele denen, die du durch dein Lebenszeugnis und durch das, was du ihnen getan und gesagt hast, gedient hast, kommen in den Himmel. Das heißt, der Herr, du hast vielen da in deiner Art und Weise Menschen einfach das vermittelt, was Gott ist und was Gott Liebe ist. Liebe hat dich in einer ganz dunklen Situation deines Lebens ereilt von Gott her und hat dich berührt und hat dich auch wieder, wie sag ich mal, gekräftigt, dass du das Leben weitergehen konntest. Und so sagt der Herr, hast du Licht und Leben im Leben anderer durch dein Zeugnis bringen können. Strom der Gnade Gottes fließt, Feuer Gottes fall in den Salbung des Geistes, in der Vollmacht Gottes im Namen Jesus. Amen. Und das Salbe der Kraft fließe jetzt durch deinen Leib im Namen Jesus. Die heilende Salbung des Heiligen Geistes tue dir wohl und segne dich. Du bist eine Frau, die betend Menschen trägt, ihr Leben lang eigentlich immer im persönlichen Gebet, aber auch für das Leben anderer im Gebet eingetreten ist, dass Menschen einfach, wie sag ich mal, die Güte Gottes erfahren sollten und Gottes Hand erleben sollten. Und das ist geschehen, sagt der Herr. Du wirst immer noch wieder Menschen erinnert werden und dann für die wirst du beten. Und dann werden Dinge geschehen, deren Leben durch deine Gebete, sagt der Herr. Und sie werden, so sagt der Herr, wirklich als meine Kinder gehen. Vater, ich danke für dieses Leben. Ich danke für ja Gebetserfahrung, die du gemacht hast. Wirklich auch Gott, einfach nur ein, ich würde das formulieren es mal so wie ein, wie man sagt, ein Stoßgebet. Es blieb nichts mehr, als nur zu beten und Gott hat gehandelt. Und so wirst du für Menschen beten. Ich sage dir das so konkret, sagt der Herr, damit du weißt, welche Auswirkungen das hat. Wenn Herzen, wenn dein Herz mit Menschen sozusagen sich auf dein Herz Menschen legen, für die du beten sollst, dann werden die Dinge geschehen, die du auch persönlich hast erleben dürfen durch Gebet, für dein persönliches Leben. Vater, ich danke für dieses Leben. Ich danke für Absicht und Aussicht, die du gesetzt hast über dieses Leben. Lass es wirken durch den Heiligen Geist, aber durch den Heiligen Geist auch belebt und gestärkt werden. Strom des Heiligen Geistes fließt, Feuer Gottes fall in den Salbung des Geistes, in der Vollmacht Gottes, im Namen Jesus. Amen. Strom des Heiligen Geistes fließt, Feuer Gottes fall. Du hast es gerne, wenn Dinge im Leben schnell vorwärts gehen. Und wenn es etwas, ja, die Planung, die man so hat, so sich leichter realisieren. Der Herr sagt, was du planst, das wird in die Realität kommen. Der Herr sagt, ich bin in deinen Planungen, ich bin in deinen Überlegungen. Du bist immer so überlegt und sehr planerisch. Und wenn du kannst, so weit wie möglich immer vorplanen und die Dinge schon vorbereiten, will ich mal so sagen. Der Herr sagt, es wird nie was schief gehen. Deinem Leben. Ich habe dich getragen, sagt der Herr. Du weißt, was ich meine. Ich habe dich gehalten. Ich habe dich irgendwie, ja, nicht losgelassen. So wird es immer geschehen, sagt der Herr. Du wirst im Leben von Menschen wie ein tragender Pfeiler sein. Du wirst im Leben von Menschen, die auch, ich sag mal, so ein Auf und Ab auch im Glauben erleben haben, wie du es so hinter dir hast. So mal, man weiß man manchmal nicht so recht und dann ging es wieder aufwärts. Und der Herr sagt, du wirst denen, die es so brauchen und es auch annehmen wollen, dass es mal so im Leben auch alles Gläubigen so ein, ja, so eine Berg- und Talbahnfahrt geben kann, so ich das mal formulieren. Und du wirst denen einfach von dir sagen dürfen und können. Du wirst ihnen Mut und Glauben machen, dass Gott wirklich niemanden aufgibt und Gott wirklich festhält, dass Gott wirklich immer wie ein Hirte seinem Schaf nachgeht. Und das wird anderen Mut machen. Und es wird Glauben in ihn wecken. Du wirst da zeugnishaft gehen, sagt der Herr. Und es wird in den Herzen vieler Leben und Kraft auslösen. Aber ich bin in deinen Plänen, ich bin in deiner Zukunft. Das sollst du jetzt schon wissen. Egal, wie du das auch manchmal so schwierig ansiehst und denkst, hey, was ist da jetzt los? Aber es wird immer gehen. Dessen sollst du gewiss sein. Vater, ich danke für dieses Leben. Ich danke für Autorität und Vollmacht über dieses Leben. Strom des Heiligen Geistes fließt, Feuer Gottes fall in den Salbung des Geistes, in der Kraft des Herrn, im Namen Jesus. Amen. Und das Salböl der Kraft und der Stärke, oh, fließe jetzt durch deinen Leib im Namen Jesus. Die stärkende Kraft des Heiligen Geistes stärke dich jetzt in einem Maße, das über das hinausgeht, was du erwartest, über das Maß hinausgeht, was man sich vorstellen kann, sondern eine komplette Berührung Gottes für deinen Leib. Es wird dich wirklich vollkommen, wie soll ich mal sagen, verändern. Und es wird dir Mut machen, es wird dich, ich sage mal in einer Art Schwung, versetzen. Vater, diene dieser Persönlichkeit, wie nur du, Jesus, es tun kannst. Strom des Heiligen Geistes fließ. Feuer Gottes fall in Salbung des Geistes, in der Kraft Gottes, im Namen Jesus. Amen. Das Salböl des Heiligen Geistes und seine Kraft fließe jetzt. Hab keine Furcht, fürchte dich nicht. Zu leicht bist du in Furcht zu versetzen und Unruhe und Sorgen. Und ich breche das jetzt im Namen Jesus. Du hast manchmal mit Angstattacken zu kämpfen in einer schweren Weise. Und die beruht auf deiner Lebensbiografie. Und ich breche das jetzt im Namen Jesus. Und manchmal schaust du mir her und denkst, was mache ich nur falsch? Die anderen klingen immer so, als seien sie viel stärker im Glauben. Du hast meine Stärke, sagt der Herr. Du brauchst dich nicht mit anderen zu vergleichen, aber das gehört auch zu deiner Biografie. Und das komme ich jetzt gegen an im Namen Jesus. Du sollst deinen Wert, den du hast in Jesus Christus, ganz neu begreifen und erkennen. Ein geliebtes Kind und ohne Leistung und ohne Werke. Da sind Schuldgefühle, die aufgekommen sind, weil Gott kann ja nicht mit mir was tun, weil ich habe doch noch so viele Probleme. Er sagt, Probleme sind meine Sache. Du bist mein Kind. Und auch dir gebe ich die Zusage heute, weil ich die Unruhe deines Herzens kenne. Du bleibst mein Kind. Das ist die Zusage, die Gott dir heute mitgibt. Niemand und nichts wird dich rauben. Nichts und niemand wird dich vom Feind wegholen. Nichts und niemand wird es schaffen. Auch der Feind wird dich nicht wegholen. Denn du bist mein Kind. Du bleibst und bist mein Eigentum. Und das, was du brauchst, sagt der Herr, werde ich dir zugeben. Du hast gerne, bist ungern alleine und hast gerne Gemeinschaft und liebst es, mit Menschen zusammen zu sein. Ich werde das, wie sagt der Herr, ich werde das zustande bringen. Du hast Angst, du könntest in Einsamkeit enden. Und das wird nicht geschehen. Das ist die Zusage Gottes, die er dir gibt. Aber als Demonstration dessen, dass ich meine, was ich heute zu dir sage, beruhige jetzt sofort deinen Leib. Das Salböl der Heilung. Oh. Der heilende Kraft des Heiligen Geistes berühre deinen Leib als Demonstration dessen, dass Gott, was er in Aussicht gestellt hat, tun wird. Und dass es geschehen wird, als ein Zeugnis der Demonstration. Du bist mein geliebtes Kind. Da gab Zweifel, liebt Gott mich überhaupt, hast du dir die Frage gestellt? Und die Antwort Gottes heute ist an dich. Ich liebe dich. Vater, ich danke für dieses Leben. Ich danke für Autorität des Heiligen Geistes in und über dieses Leben. Wirke dein Werk, Jesus, wie nur du es vollenden kannst. Strom der Gnade Gottes fließ, Feuer Gottes fall, in den Salbung des Geistes, in der Kraft Gottes, im Namen Jesus. Amen. Strom des Heiligen Geistes fließ, Feuer Gottes fall. Und ich werde dich stark machen von der Seele her. Nicht, dass du keine Persönlichkeit bist, die nicht in sich stark ist, aber das ist eine herausfordernde Zeit für dich. Eine nicht einfache und sehr schwierige Zeit. Manchmal hast du den Eindruck, dass was um dich herum ist, was dir widerfährt, würde dich erdrücken und würde dich, wie soll ich es mal formulieren, würde dich erschlagen. Nichts wird geschehen. Ich rüste dich aus, sagt der Herr, mit einer inneren Kraft und mit einer seelischen Ruhe, die du brauchst. Und dann werden die Dinge angehen. Du bist auch mehr so dieser, der es hat, wenn er was initiieren kann. Du magst es nicht, wenn du dirigiert wirst, du reagierst lieber. Du handelst lieber selber, als dass Menschen dir das Handeln aufdoktrinieren. Und der Herr sagt, das wird geschehen, ich werde handeln. Du wirst durchatmen und wirst sagen, ey, Gott ist mir zur Seite gegangen, hat mir geholfen. Du wirst es sehen, sagt der Herr, ich werde dein Helfer sein. Frage mich und erbitte es und ich werde geschehen. Der Herr wird dir helfen. Immer dann, wenn du sagst, Herr, hilf mir, steh mir zur Seite, dann wird er es tun. Das ist meine Zusage, die ich dir gebe. Vater, ich danke für dieses Leben. Ich danke für die Kraft auf diesem Leben und als Demonstration dessen, dass ich meine, was ich jetzt sage, berühre ich jetzt deinen Leib. Strom des Heiligen Geistes fließt. Oh, heilende Salbung des Heiligen Geistes fließe in der Vollmacht des Geistes im Namen Jesus. Amen. Strom des Heiligen Geistes fließ, heilende Salbung des Heiligen Geistes fließe jetzt im Namen Jesus. Segne dieses Leben, Vater, der Kraft deines Heiligen Geistes. Du hast Segen gegeben und ich werde Segen zurückfließen lassen zu dir. Das sind so kleine Dinge des Alltages, wie du zu den Nächsten da bist und dienst. Ich sehe dich als eine dienende Hand, als einfach gerne das hat, wenn man Menschen auch mit dem, was man so einem gegeben ist, auch im Praktischen dienen kann. Das erfreut dein Herz, wenn du siehst, andere haben damit Freude und jetzt diene ich dir, sagt der Herr. Ich berühre dich nach Geist, Sinn und Leib, weil es dran ist in diesem Augenblick. Das, was du erhoffst, wird geschehen. Vater, ich bete von Herzen, dass diesem Leben in einer Weise gedient wird, wie es sich immer anderen hingewandt gedient hat. Ich sehe es in starkem Maße, sich die Äußerlichkeit dessen, dass du an der Tür stehst, wenn man hereinkommt, sondern es ist mehr, dass du anders tust und der Herr ist dran, dir zu dienen. Vater, ich bitte, lass zurückfließen, was durch dieses Leben schon geschehen ist und hat sich ja auch getan für andere. Vater, diene in der Kraft des Heiligen Geistes. Strom der Gnade Gottes fließt und du wirst Ruhe bekommen, eine tiefe Ruhe über das, was dein Leben mal ausmachte. Ich breche die Vergangenheit im Namen Jesus. Da sind schwere seelische Belastungen, die immer wieder wie eine Wolke der Dunkelheit sich lagern. Und das ist sehr weit zurück, aber die Erinnerung ist einfach nicht auszuschalten. Und ich breche das jetzt im Namen Jesus, dass du Ruhe bekommst. Mein Wunsch ist, endlich mal abzuschalten, nicht mehr dran denken zu müssen. Und ich komme jetzt dagegen an im Namen Jesus. Freiheit des Heiligen Geistes, Berührung des Heiligen Geistes, wohlgetan und aufgerichtet, einzig und allein berührt aus der Hand des Herrn im Namen Jesus. Amen.